Oh, oh, oh, boy. Jetzt hängt wieder drüber gesprochen. Das darf man da nicht machen. Die sitzen da jetzt wahrscheinlich da mit ihrem ZK120T und... Hast du eine MySpace-Seite? Und ich habe keine MySpace-Seite. Hast du eine MySpace-Seite? Nein, natürlich nicht. Also heißt natürlich nicht. Also ich habe keine. Weil natürlich ist es ja mittlerweile auch nicht mehr. Und gibt's von dir Videos, wo du nackig bist auf YouTube? Nee, von mir auch nicht. Wieso sollte? Aber MySpace müsste man sich selber machen, so eine Seite, oder? Wie funktioniert denn das? Ich sehe da nicht so ganz genau durch. Da muss man sich bloß anmelden, wa? Genau. Und dann sagt man, ich bin es, genau. Euer Lufterfreund Jürgen. Genau. Ja? Und aber was passiert denn dann? Ich weiß nicht, das ist immer so Social. Raubt ihr denn die Zeit? Jetzt Social Networking immer ans Mikrofon und erklär mir das mal. Du bist ja. Natürlich, du bist doch total. Keine Zeit für sowas. Total helle und hip und. Vielleicht kann uns das ein Hörer so erklären. Musst du mal unsere Enkelkinder fragen. Die haben davon ganz viel Ahnung. Ich hab doch hier. Achso, scheiße. Oh, jetzt habe ich hier wieder was falsch gemacht. Abbrechen. Mein Lieber schon. So, wen soll ich jetzt fragen? Aber wieso fragst du mich, ob ich eine MySpace-Seite habe? Ja, weil der da gerade 3 Minuten lang über MySpace-Freaks gerappt hat. Und das war jetzt eigentlich nur so eine sich aufdrängelnde, eigentlich doch eher rhetorische Frage. Oh, stell mir doch keine rhetorischen Fragen, wenn ich du keine Ahnung hast. Ich soll es ernst meinen. Ja, das finde ich schon. Ich meine das ja auch ernst. Gut, hast du eine MySpace-Seite? Nein, habe ich nicht. Gut, Thema erledigt. So, aber was? So einfach ist es nicht. Du weißt ja anscheinend, was eine MySpace-Seite ist. Ja, du nicht, oder was? Na, so richtig eben nicht, wie das funktioniert. Wie das so der soziale Aspekt dabei funktioniert angeblich. Da ist doch so ein Aspekt dabei. Das ist so ein bisschen wie diese Second Life. Man baut sich sozusagen virtuelle Freundschaften auf irgendwie und irgendwann freut man sich darüber irgendwie, dass man Trilliarden von so Freunden da irgendwie Web im Rechner 2.0. Hat. Nein, aber was heißt denn Freunde? Dann steht inner, ich bin nee, halt Freund. Der Trick ist ja der, dass du halt sozusagen nur Freunde sammeln kannst. Also keine Bekanntschaften, also keine Adressen. Das heißt automatisch Freunde. Also eigentlich eine so schönere, bessere Welt im Internet. Ja, aber was heißt denn, da schreibt man hin, ey, ich bin ein Freund. Aber man weiß ja nicht, ob das mein Freund ist. Das ist ja, genau. Ach so, und dann sammelt man bloß, hat man viele, oder was? Eigentlich müsste das jemand erklären, der sowas macht. Ich mache ja sowas nicht. Ja, aber warum fragst du dann sowas? Ich mache mich da eher lustig drüber. Echt? Ja, klar. Aber vielleicht kann uns jetzt mal zwei, aber kann einer, der eine MySpace-Seite hat und viele Freunde da gefunden hat, der kann mal hier anrufen und uns das erklären. Oh! An Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Bist du auch gespannt, oder? Gleich kommt Hilfe. Total, eigentlich nicht, nee. Ich wollte nach Hause jetzt. Ich finde das fast wichtiger. Sag mal, dann denkst du, dass man jetzt einer anruft? Null! Das spricht für deine Hörer. Woran liegt denn das? Nee, die Telefonanlage ist kaputt. Das kann doch jetzt nicht sein. Einer ruft da immer an. Die weiß ich nicht über meinen. Die hängen alle vorm Rechner irgendwie und sammeln Freunde. Die DJ Andy hat hier noch ein paar Karten für total coole Hip-Hop-Dings, wo alle Goldzähne und so eine Webster haben zu verlosen. Und zwar für Nulle Wehr. Und die müssen jetzt hier anrufen, wer die haben will, die Karte. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Lieber Scholli. Kann es sein, dass du meine Hörer ziemlich unterbelichtet hast? 0331 für Potsdam, 7097 110. Wieso denn? Ich bin doch selber irgendwie Hip-Hop. So, hallo, wer bist denn du? Hallo, Hallo, jetzt schon wieder alle falsche gemacht hier. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Ja, der Hannes. Hannes, kannst du dem Langfeld jetzt mal erklären, welchen Sinn so eine... Stopp. Du willst das erklärt bekommen. Ich will nach Hause. Nee, der hat hier angefangen und hat sich jetzt versucht, meine vermeintliche Allwissenheit zu kaprizieren. Jetzt ist völlig entsetzt, der Kollege Langfeld. Ey, das machst du immer. Was mache ich immer? Immer, weil ich weg bin, irgendwas über dich erzählen. Immer. Du bist da ja nicht weg. Ja, deswegen. Diesmal bin ich mal nicht weg, genau. Nein, ich erzähl doch nicht, wenn du weg bist. So, alle Hörer. Ja. Kannst du das jetzt mal erklären? Meinetwegen auch mir, wobei ich es besser fände, wenn du dem Langfeld erklärst. Ja, der weiß das doch. Der hat das schon ganz treffend beschrieben. Man meldet sich da an. Hast du so eine MySpace-Seite? Ja, man meldet... Ja, habe ich. Warum? Echt? Warte mal, die kicken uns jetzt mal an. Wollen wir das mal kontrollieren? Bist du da nicht auch dran interessiert, Kollege Langenfeld? Ich bin eher an dem, warum interessiert. Du kannst doch nicht immer so mit ihm nach Hause... Hast du keine Hobbys? Wer tuschelt denn da im Hintergrund bei dem? Das Mikrofon hält nicht, die ganze Anlage ist... Ja, nee, ist alles Aufregung. In Ordnung. Wer ist das? Bist du der Vati? Was? Nee, bist du das selbst oder bist du dein Vati? Ich bin selbst. Bist du dir sicher, dass du das selbst bist? Ja, deine Stimme doch schon. Ja, du kannst ja auf meiner MySpace-Seite gucken, ob ich selbst bin. Ja, das kann ich jetzt genau machen. Jetzt sag mal, was muss ich denn eingeben? MySpace.com und dann? Und dann soll ich dir buchstabieren? MySpace.com, ja? Com oder de? .com. Y.com. Und dann Schrägstrich. Slash heißt es unter Auskenner. Ja, Y. Stimmt's? Ja, Slash. Nee, ich frage jetzt die Kollegen Langenfeld. Das weiß ich doch nicht. Ja, nur weil du mich anguckst, heißt es doch nicht, dass du mich fragst. Du hast doch vorhin gesagt, unreleased und nicht veröffentlicht. Das ist auch super. Wenn du verbesserst den Hörer nicht, dann sag doch mal ganz ehrlich hier irgendwie so. MySpace. Schrägstrich und Slash. Wieso und Slash? Ja, kannst du dir quasi auch. Hallo. Gut, okay. Schräg, schräg und Slash und weiter. Y. E-L-M. E-L-M. Na, damit kriegt man keine Freunde. Y-E-L-M-D-E. Ja, und dann kannst du schon direkt die Seite besuchen. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ja, und dann kriegst du übelst Augenkrebs. Männlich 18 Jahre. Ja. Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt. Ja, Sachsen-Anhalt, ich wäre verrückt. Sachsen-Anhalt lebt man, muss ich an der Stelle sagen. Aber ihm dachte ich doch, du hast ein Foto von dir? Ja, so ein bisschen. Mann, das ist ein bisschen. Ich dachte ja noch, du hast kein Hintergrundbild, aber schade. Du hast ja doch eins. Ja, ich habe extra so eine Blindentapete gekriegt. Ja, ja, genau. So, und jetzt, okay, jetzt haben wir deine Seite. Und was passiert denn da jetzt? Ja, gar nichts. Da siehst du nur, dass ich ganz tolle Freunde habe, die es auch super gibt. Zum Beispiel Hans Maulwurf und Chewbacca jetzt, und Mr. T. Okay, aber was bedeutet denn jetzt, dass du angeblich 604 Freunde hast? Ja, gar nichts. Ich habe das ja auch nur so gemacht, weil irgendwer gesagt hat, melde dich da mal an. Und dann habe ich mich da angemeldet und habe da überhaupt keinen Sinn drin gesehen, außer dass ich halt mich mit Leuten angefreundet habe, die es offensichtlich nicht wirklich gibt, so. Also so aus Protest dagegen, weil ich auch finde, dass das überhaupt keinen Sinn hat und ich bin da vielleicht so... Aus Protest gegen MySpace machst du bei MySpace mit? Ja, sozusagen. Da so. Finde ich ganz viele Sachen ein, die man auch aus Protest das machen könnte. Avantgarde, finde ich. Ja, ich versuche das System quasi von innen so... Super Partisanenkampf, den du da führst. Ja, okay, so mit dem System, aber ja, genau, egal. Aber warum jetzt? Weil ich das allgemein ganz schön lächerlich finde. Deswegen habe ich da auch so bei meinen Top-Friends da so Leute stehen wie Albert Einstein und so, die auch definitiv das nicht selber benutzen und so und die das selber nicht angelegt haben können und so. Ja, weiß nicht, weil ich das halt ziemlich peinlich finde, das Ganze, wenn da manche so meinen, sie müssten sich so darstellen, so von wegen sie... Weiß nicht, sie müssten anderen Leuten zeigen, wer sie sind, obwohl das an sich ja voll uninteressant ist. Und aber so. Du hast es aber auch dir nicht nehmen lassen, ein Foto von dir darin zu stellen, oder? Ja, weil das eine... Und deine Lieblingsmusik und... Ja, weil das insgesamt 2 Minuten gedauert hat, das hinzuschreiben so. Und ich gehe ja nicht irgendwo hin und sage, hier, guckt euch meine MySpace-Seite an und so. Sondern ich habe das einfach nur mal gemacht und irgendwann... und gucke da selber ganz selten drauf und schicke auch niemanden die Adresse, um mich selber irgendwie damit zu bewerben oder so, weil ich ja nichts anbiete, was irgendwen interessieren könnte. Wer ist ein Karl Koch? Ja, das ist ein Computerhacker, der ist tot so und deswegen hat also, Seite eigentlich auch löschen, so relativ unkompliziert? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Mein lieber Scholli. Das wäre doch mal eine Idee. Ja, wollen wir mal hier noch einen dazu nehmen? Vielleicht hat hier noch einer Ahnung. Hast du auch MySpace Ahnung? Hallo, na selbstverständlich. Was war das für ein Geräusch gerade? Ja, war die Rückkopplung hier. Das war so ein MySpace-Geräusch. War. Ja, das habe ich extra eingespielt. So, bist du auch bei MySpace? So, folgendermaßen. Das funktioniert nämlich folgendermaßen. Ja, ja? Gut, genau, das wollten wir wissen. Folgendermaßen. Genau so musst du so eine, fängt eine Erklärung, eine vernünftige Erklärung an. Ja, der Witz der Geschichte ist ja, wenn du jetzt dir irgendwelche Fotos von irgendjemandem dort angucken möchtest, musst du dich anmelden. Das heißt, wenn dir irgendeine Nase sagt, hey, ich bin bei MySpace, ich habe voll die geilen Fotos hochgeladen, du musst da unbedingt mal gucken, dann musst du dir erstmal einen Account einrichten bei MySpace, um das zu machen. So bin ich nämlich auf die Schiene gekommen. Und dann würde ich einen Account einrichten und sagen, oh, ich habe total geile Fotos. Und dann würden alle kicken? Dann genau, und dann müssen sich auch alle anmelden. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Deswegen ist es ja so populär geworden. Ach so. Verstehst du? Ja, und hattet... Da verdient doch einer richtig viel Geld mit diesen geilen Tricks. Aber guckst eigentlich. Du dir immer die ganz geilen Fotos von anderen Leuten an? Die Frage ist, wer der Erste mit den ersten Fotos war. Also na, pass auf. Also, das fing so an. Ich sag mal so, ich habe Kontakt nach Amerika. Ja? Boah, ey. Ist ja, pass mal auf. Pass mal auf, mein lieber Scholli. Jetzt hier den erstmal los. Na, das knallt da rein, du. Aber nicht. Kontakt nach Amerika. Und die haben das ja quasi erfunden, ja? Die haben ja nichts zu tun den ganzen Tag und dachten sich, mach ich mal da so ein Portal. Und ich nutze das nur, um meine Freunde in Amerika, ja, um denen nahe zu sein, sozusagen. Wie denn? Na, indem man da irgendwelche Kommentare schreibt und hallo, wie jetzt steht, dass man sich so ein bisschen wisse. Könnte man doch mal E-Mailen, oder? Wenn man eine Erinnerung ruft. Was? Könnte man doch auch E-Mailen, wa, oder? Könnte man auch. Aber das ist auch, ja, ist auch halt, ist schon Quatsch mit Soße. Also das ist schon so für einfach mal Langeweile und ein bisschen albern irgendwie da rumchatten. Keine Ahnung. Mein lieber Scholli. Ja, aber das hat doch überhaupt keinen Sinn mit denen aus Amerika da extra über MySpace, weil da könntest du genauso SEQ und so, was viel schneller geht und was eigentlich viel mehr dem Sinn entspricht. So. Und da kannst du auch Bilder verschicken. Du bist doch genauso süchtig. Was kackst du mich denn jetzt an? Wie heißt denn deine MySpace-Adresse? Ach, wenn ich das jetzt wüsste, ich glaube /Sophiechen. Ich bin mir jetzt ja nicht sicher. Mit PH oder mit F? Mit F und IE. Und CHEN, nicht? Sophiechen. S-O-S-I-E-chen. So eine Autofahrerin. Ja, haha. Ja, da bin ich halt voll drauf. Was bist du da? Voll drauf bist du da? Achso, okay, und? Wie ist es? Voll im Auto. Voll im Auto, krasse Scheiße, oder? So, ja, und jetzt, ja. Und jetzt klick mal auf Fotos. Also Pics in Englisch, yes? Wo denn? Mhm. Unter meinem Foto. Ah ja, Fotos. Da kann er ja nicht. Doch, ja, eben. Das ist nicht mehr beweisen. Nicht passiert. Und so kriegen sie dich. Ja, eben. So kriegt dich. Mich schon. Die kriegt dich die MySpace-Drückerkolonne. Mein lieber Scholli. Naja, gut. So funktioniert es und nicht anders. Ja, auf jeden Fall fühlst du aber auch nicht mehr so alleine jetzt. Das ist ja, also ich sag mal so, ich nehme ja keine Freundin, die ich nicht kenne. Also ich hatte ja wirklich nur Menschen auf dieser Seite, die ich auch wirklich schon mal live und in Farbe gesehen habe. 24 das Freunde. Direkt mal ein. Das ist nicht wirklich viel, komm, sag doch mal. 24 ist okay. Und aber kann man sich da nicht einfach selber eintragen? Ich wie? Mehrmals ja, als ich selber? Dass ich mich da hinschreibe und sage, ey, ich bin dein Freund, ich bin dein Freund? Ja, na, nicht mehrmals, nie. Nee, nicht? Nee, geht nur einmal. Aber ich würde mich freuen, wenn du mein Freund wärst. Ja, ich habe mich gerade mal eingetragen, wo ich ja mal werde. Ja, aber ich muss das ja akzeptieren. Ach so. Ich muss das ja akzeptieren. Das funktioniert ja folgendermaßen. Du fragst mich jetzt, darf ich dein Freund sein? Dann krieg ich eine E-Mail. Das ist so ein bisschen niedlich irgendwie. Das ist so ein bisschen so, willst du mein Freund sein? Ja, nee. Genau, ja, nein, vielleicht. Bitte kreuzen Sie an, genau. So, und dann krieg ich eine E-Mail. Alle total positiv. Genau. Und dann werde ich wieder gezwungen, auf die MySpace-Seite zu gehen und zu sagen, und zu kicken, wer denn da mein Freund sein möchte und dann zu sagen, hier Delete oder Proof. Ja. Ja? Und dann sage ich ja meistens, wenn ich die Menschen nicht kenne, Delete. Genau. Wer auch immer sich da jetzt angemeldet hat und mein Freund werden möchte. Hat Pech gehabt. Genau. Ach, schade, dass du jetzt nicht zu Hause bist, weil sonst könntest du mal nachkicken, wie viele sich jetzt in der Zwischenzeit angemeldet haben bei Sophiechen. Meinst du? Naja. Ich hatte auch noch so einen Link, ist ja auch ganz verrückt. Da kannst du kicken, wer schon alles auf deiner Seite war. Boah! Boah! Boah! Na, das ganz knallt ja auch wieder drin. Das ist also richtig, da ist richtig super. Was los, sag ich. Genau. Da sitzen so Nerds vorm Computer und hacken sich und denken, was können wir noch mit den ganzen Seiten machen? Du kannst da Pimp My Webpage und schieß mich tot, du kannst da richtig Action machen, wenn du Langeweile hast. Ja. Job und so, wisst ihr? Ja. Ja. Und nun, du auch jetzt? Bist du neugierig? Und du, kein Job? Und so? Ecke? Mal so, nee, ich hab mehr als genug Jobs, glaub mal. Ja, echt? Ja, ja. Ja, du klingst aber so eine Spur gehetzt, muss ich ja mal sagen. Du, ich komm auch direkt hier, ich bin mit dem Auto, steh ich jetzt hier rechts an der Straße. Ich hab nicht gerechnet, dass ihr jetzt abnehmt, ja? Ja, na, sag mal, wie hell, was hältst du mich denn? Der Kollege Langfeld macht sich mal hier vom Acker. Vielen Dank, André, für deine Anregung hier. Tschö, brüllen sie alle, tschö. Boah, das ist ein total tolles Thema, du, ey. Nee, ich will jetzt nicht da weiter drüber reden, nein. Weiß, danke. Hast mir wieder voll eine Sendung versaut. Ja, jetzt. Ja, nee, du nicht. Na, der Kollege Langfeld natürlich. Ja, selbstverständlich. Das ist ja aber einer der professionellsten Sendungversauer, den es überhaupt gibt. Ja, da hat der mal einen Kurs belegt, oder? Da hat er einen Kurs belegt. Stimmt, da wurde der extra drauf umgeschult. Wie man den nachfolgenden Kollegen. So, geht nicht drauf ein. Naja, gut, denn. Ach Mensch, dann wart ihr aber dufte und habt mir eine Menge erklärt wieder, so halbwegs. Ja, kein Problem. Na, kein Problem. Immer wieder gerne. Ja, okay. Sachsen-Anhalt lebt mal an der Stelle. So. Naja, du ahnst es nicht, du ahnst es nicht. Du hast recht, Sophie. Gut, ich danke euch. Ich wünsche dir das, was du mir wünschst. Und, wen meinst du jetzt? Euch alle. Delete. Das, die Welt. Delete, die Welt. Delete. Delete. Delete die Welt, genau. Delete die Welt, genau. Das ist heute Thema der Sendung. Die liebt die Welt. Vielen Dank, ihr beiden. Tschüss. So, jetzt müssen wir nochmal endlich richtig mit der Sendung anfangen und achso, naja, weil ich immer natürlich gerne, inzwischen habe ich jetzt wieder mal so seit einer Weile spiele ich ja immer Kuhglocken Rhythm and Blues Rock von vor über 35 Jahren. Und den wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal wieder spielen. Mountain mit Mississippi Queen. Ah, ist doch so super. War da am Anfang eine Kuhglocke? Kinder, das hört man da heute überhaupt gar nicht. Insbesondere wenn man Hip-Hopper ist, hört man da soweit ja nicht mehr. Also jetzt nochmal Mountain, Mississippi Queen. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Schnell, gleich nochmal ein bisschen jammern, dann kommen wir zum Thema. Lonely Skinhead Song. Ah, Lonely Skinhead Song mit Sandra. Mein Magen und still ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich allein erwähnen. bin hier ganz allein. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich, allein und glücklich. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? So, Sandra Wadic, nachdem wir in der letzten Woche gewissermaßen so Wettbewerb gemacht haben, wem es schlechter ging, mir nach dem Zahnarzt oder euch so im alltäglichen Leben, und ich den Eindruck hatte, mir nach dem Zahnarzt ging es schlechter, bin ich heute kurz davor, weil eigentlich hat mich jetzt aber Langfeld hier wieder total aus dem Konzept gebracht. Weil eigentlich war mein Eintrittssatz hier ins Studio, mir steht's bis hier. Und das fand ich eigentlich irgendwie eine ganz gute Bemerkung, weil da so grundsätzlich gilt ja in Deutschland immer, alle sind zu neidisch und alle jammern. Und ich finde, genau dagegen muss man anarbeiten. Wir müssten tendenziell eher versuchen, jetzt gewissermaßen so die Mentalität des fluchenden Schreins zurückerobern und nicht so selbstmitleidig, niemand mag, sondern mir steht's bis hier. Und dann kann man nur sagen, bis wohin es einem irgendwie steht und vielleicht warum es einem bis hier steht. Das hier wäre die Telefonnummer, unter der ihr es, also bis, aber nur wenn natürlich auch Leute da sind, die auch sagen könnten, boah, mir steht es bis hier, und jetzt hier wissen, dass sie genau wüssten, was ihnen bis wohin steht. Das Problem ist, dass ich gerade in der unentschiedenen Situation bin, dass ich nicht genau weiß, was mir bis hier steht, aber ich weiß, dass mir etwas bis hier steht, dass hier die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Nikolas. Nikolas? Ja. Sag mal, aber du klingst ja überhaupt noch gar nicht furienhaft, derangiert, wütend. Nö. Explosiv. Nee, bin ich eigentlich auch. Schade. Aber ja. Ich überlege auch, ob ich es eigentlich bin, aber schon allein der Gedanke, dass es mir bis hierhin stehen könnte, lässt es mir bis hier stehen, und die Tonlage verändert sich sofort, meine. Wenn du verstehst, was das ich meine. Das merkt man aber eigentlich gar nicht. Du klingst eigentlich wie immer, muss man sagen. Echt? Ja. Ich kann doch nicht immer so klingen. Doch, eigentlich schon. Aber ich bin doch manchmal auch total sanft. Eher selten. Da musst du vielleicht mal dran arbeiten. Meinst du? Ja. Meinst du, das wäre besser, wenn ich mehr sanft... vielleicht mal mit der Tonlage variieren. Warum? Mal lauter werden. Sag mal, bist du Schauspiellehrer oder was? Nee, bin ich nicht, aber aus meiner Familie gibt es ein paar Lehrer. Ja, ach so. Und da kriegt man schon was mit. Aber du hast jetzt nicht so was Wutexplosives in deiner... Also jetzt in deiner Persönlichkeitsstruktur praktisch. Gesunden Jähzorn. Genau, gesunden Jähzorn. Hast du nicht? Gesunden kann man schon sagen. Was soll das jetzt heißen? Willst du mir damit unterstellen, dass ich möglicherweise ungesunden Jähzorn hätte? Ja, na, danke. Das wäre dann die Schlussfolgerung. So, Nikolaus, aber du hast ja angerufen, weil es dir bis hier steht. Trotzdem du aber irgendwie ganz ruhiger, sanfter, weg ist er. Jetzt weiß er nicht, warum er angerufen hat. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Berthold. Hallo, Berthold. Oh, das ja. Klingt ja gut. Wie alt bist du denn, Berthold? Ich bin 17. Oh, bist du nach Brecht benannt? Nee. Aber vielleicht... Ja, den finde ich eigentlich ganz klasse. Wie bitte? Den finde ich klasse. Brecht? Aber ja, finde ich auch klasse. Ja. Also, wie man... Ja. Aber hast du eine Ahnung, warum du Berthold heißt? Das kommt irgendwie aus dem... slawischen oder altgermanischen, keine Ahnung, ja. Das heißt sowas wie glänzend und berühmt. Glänzend und berühmt? Ja. Aber weißt du, warum deine Eltern dich Berthold genannt haben? Sind das auch so alte Brecht-Fans? Fatih mit kurzem Haar und Nickelbrille? Eher nicht. Eher aber, nicht? Ja, aber ich finde ihn trotzdem gut. Also, ja, du musst dich doch nicht entschuldigen dafür. Ich wollte nur wissen. Also weil man, du hättest ja auch Kevin heißen können zum Beispiel. Ja, hätte ich. Oder Mike. Wobei, wie heißt oder nee, was sind so die modernen Namen, Vornamen jetzt? Alexander. Heißt ein Kumpel von mir. Siehst du, sag doch, das sind so die zeitgenössischen modernen Vornamen. Berthold, du hast aber angerufen, weil es dir bis hier steht. Sag mal, ja. Du bist 17? Ja. Was findest du am Brecht gut oder von Brecht? Weiß nicht, ich habe hier gerade zum Beispiel Liebesgedichte da oder, keine Ahnung, irgendwelche verschiedenen Geschichten. Die haben ja teilweise auch so einen Hang ins eher explizite Lyrik, würde man heute sagen, oder? Ja. Die Liebesgedichte meine ich jetzt. Ja, mein. Die meinst du auch. und deswegen sind so Ersatz quasi für Hip-Hop-Lyrik. Ja, aber, das könnte man mal probieren. Also. Aber anders literarisch zurückgebunden und zurücklegitimiert. Was hast du noch gelesen von Brecht? Ja, ich weiß nicht, Geschichten hieß es eine, auch, warte mal. Geschichten von Herrn K.? Ja, auch, aber was, ich muss es gerade mal. Naja, ist jetzt hier nicht Deutschstunde. Ja. Ist ja nicht Klassenarbeit und so. Sondern nur so. Ach, aber Gedichte, ja, Gedichte ist doch prima, oder? Ja. Ja. Kannst du jetzt auswendig? Nee. Nicht so recht, nee, leider nicht. Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Während Weihnachten und Geburtstag und Weihnachten wesentlich mehr einbrachten. Ist auch Brecht. Echt? Ja. Okay. Wieder was gelernt. Auf alle Fälle. Mal kicken, Scheiße, vielleicht hältst du da was bei. Nee, glaube nicht. Ja, aber du wolltest ja sagen, dass es dir bis hier stimmt. Ja. Du wolltest ja mal versuchen, dich jetzt qualifiziert aufzuregen. Das fände ich sehr schön. Also ich sag mal so, ich fand es heute zumindest ziemlich beschissen, was unser Geschichtslehrer für ein konformistisches Zeug erzählt hat. Hallo? Ja, was für Zeug hat er erzählt? Konformistisch? Ja, also ich weiß nicht, zumindest wird einem ständig irgendwie suggeriert, irgendwie der Kommunismus wäre zusammengebrochen, weil die Menschen zu egoistisch sind. Aber ich finde heute, warum bricht denn das kapitalistische System nicht zusammen? Keine Ahnung. Gute Frage. Ja, und das fand ich einfach blöd, weil es wird einfach immer so einfach dahingestellt. Ich meine, von wo aus rufst du an? Ich rufe aus MV an, von der schönen Müritz. Aus MV von der schönen Müritz. Ja, klar. Und ja. Nee, und hast du da irgendwie so eine persönliche, weil du jetzt sagst, so konformistische Zeug, hast du da eine persönliche Vorstellung von deinem Lehrer? Oder? Ich sag mal so, ich fand es bloß blöd, dass er immer so einseitig und so, das wird einfach so dahingesagt. Ich meine, das kann man auch ordentlich begründen und so weiter. Ich fand es einfach bloß sehr dumm, weil es einfach ständig dahingesagt wird und dann aber nicht weiter darauf eingegangen wird und so. Also das hat er nur irgendwie nebenbei irgendwie fallen lassen, die ganzen. Ach, ich finde das doof. Sag ich jetzt mal so, ich tendiere schon in die Richtung, aber in Richtung Kommunismus. Na, ich weiß nicht, also zumindest interessiere ich mich dafür und finde die Gedanken auch ziemlich gut eigentlich teilweise. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt zum Beispiel nicht so sagen wie irgendwelche, linken, linksextremistischen Parteien, die irgendwie, Stalin und toll und so weiter. Nee, aber. Aber ich meine, diese Bemerkung, dass die Menschen zu egoistisch sind, ist natürlich wirklich irgendwie so eine Nullbemerkung, oder? Damit kann man irgendwie, erklärt man eigentlich ja nichts. Ja, man kann es auch besser machen. Ja. Zum Beispiel, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber bei uns war echt im Dorf, kann man schon fast sagen, kleinen Röbel an der Müritz sozusagen, war echt, sag ich jetzt mal, total wenig los. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen und so. Und dann haben wir hier eine Art Kulturcafé gegründet. Wer sind wir? Ich und Freunde. Ja. Oder Freunde und ich, wie man es mag. Wie viele Einwohner hat denn da euer Dorf? Klein Röbel? Nee. Ja, irgendwie 5.400. Ist schon eine Kleinstadt, oder? Ja, aber sozusagen, ja, für Jugend. Aber so kulturell, mentalitätsmäßig doch eher ein Dorf. Ja. Und jetzt habt ihr so ein Café gegründet und funktioniert das? Ja, eigentlich schon ganz gut. Also, ich sag mal so, den ist ein bisschen schade, dass zu wenig Leute kommen. Also führen wir den Bildungsauftrag sozusagen an uns selber durch. Und nee, ist aber auf alle Fälle klasse. So, keine Ahnung, Vorträge. Ach so, echt? Ihr macht so richtig? Politiker einladen und Filme zeigen. Ja, auf alle Fälle. Und es hat auch. Wir haben hier so eine ehemalige Synagoge, was jetzt irgendwie Begegnungsstätte ist. Ja. Da haben wir echt von den Leuten, die das da wieder aufgebaut haben, das war mal irgendwie eine Nazi-Werkstatt sozusagen, davon haben wir Räume bekommen sozusagen, wo wir das echt, und das ist echt so eine richtig prima Plattform sozusagen, für die doch eher interessierten Jugendlichen, sag ich jetzt mal. So, und da hat es uns auch angekotzt, sag ich jetzt mal. Also, und so viel zu, mich kotzt irgendwas an oder ich rege mich irgendwo drüber auf, aber konstruktiv haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir das machen und das ist draus geworden. Ein Beispiel, wie es auch funktionieren kann. Also, man kann irgendwas erreichen. Würde ich jetzt einfach mal so. Im Grunde die qualifizierte Form von Egoismus selber machen. Ja, wenn du es so sagst. Ja, sage ich jetzt einfach mal so, um jetzt etwas in den Bogen zum ja, und sich gegenseitig mehr loben. Also, Kuttner? Ja. Pass auf, du bist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Also, spitze gesagt. Ein feiner Mensch, oder? Man sollte mich mal loben. Und dann lobe ich euch doch gleich zurück. Aber Kulturcafé selber machen finde ich total prima. Ja. Super. Ich danke dir für den Anruf. Ja, darf ich auch noch Juliane sagen, dass sie ein ganz toller Mensch ist? Ja, darfst du. Okay. Hast du jetzt schon gesagt, oder? Ja. Aber ich vertraue dir so, ich würde mich dem anschließen. Ich glaube auch, Juliane ist echt ein total feiner Mensch. Klasse. Weil wir haben irgendwie so sie meinte, sie wollte auch anrufen, aber meint so, ich warte mal erst das Thema ab und so. Naja. Wie viele Leute sind da so zugange bei euch im Kulturcafé? 8. Und dann haltet ihr, wenn ihr Vorträge haltet, steht einer vorne und 7 sitzen unten? Nee, also sind schon. Also sozusagen 8 Mitarbeiter und ja. Aus dem restlichen Freundeskreis natürlich auch ja. Viele Leute. So. Worüber liefen wir, was war der letzte, für das letzte Vortragsthema? Also MV 2030 Perspektiven und so. Eieiei, da sind dann alle ganz traurig nach Hause gegangen, oder? Demografisch und sowas. Ja, alles. Ja. Also und, weiß ich, wir hatten ein Anti-Rechts-Seminar hier. So verschiedene Sachen, also. Keine Ahnung, welche tollen Filme, auch mal irgendwie eher, kommerzielles Zeug, um ein paar Leute anzulocken. Aber ja, muss man sich ja nicht schämen dafür. Nee. Gibt doch prima Filme, also prima Mainstream-Filme. Ja. Oder? Muss ja nicht immer so Cineasten-Avantgarde sein. Ja. Guck mal, kennst du Stalker von Tarkovsky? Ja. Der ist geil, oder? Ja. Ja, sollte man mal nachgucken für interessierte Leute, die mal. Habt ihr schon gezeigt? Haben wir nicht gezeigt, aber da waren mal irgendwie, weiß nicht, Filmstudenten da, die irgendwie so eine Woche hatten, wo sie, weiß nicht, östlich geprägte, also östliche Filme aus Russland und weiß nicht, Dinge. Da haben ich und ein Kumpel uns einfach mit eingeklinkt. Gibt's inzwischen auf DVD? Ja. Okay. Okay, dann sag ich mal Tschüss. Wir wollen auch noch andere. Dann sag ich aber auch mal Tschüss. Ja. Vielen Dank. Grüß die Kulturcafé-Brigade. Mach ich. Tschüss. Tschüss. We'll be right back. yıkılanları yazma. Bir de Türkiye'de dul kalan dulları da. Yaz yaz gazeteci yaz. Yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz. Yaz yaz efendi yaz. Selavaric, türkische, wie nennt man das, Flower Power, Popmusik aus den frühen 70ern, Yas Gazeteci, Yas Selda, und jetzt, wenn halbautomatisch, nein, stimmt ja nicht, aber kann man auch machen. Dann, der ist inzwischen da. 031 zu Potsdam, 70 97 330. Oh, bin ich jetzt hier voll im MV quasi verloren. Ballett, Blogs oder Buletten. Kunst, Kino oder Comics. Hip-Hop, Hörspiel oder Handygames. Fritz. Projekt K07. Das K steht für Kultur. Ein verdammt weites Feld. Apropos Feld. Was fällt euch dazu ein? Chatten, chillen oder Schopenhauer lesen. Marathon, MySpace oder Mendelssohn-Bartholdy. Ping-Pong, Poker oder Poesie. Weblogs, Wellness oder was auch immer. Ein verdammt weites Feld. Projekt K07. Hier zeigt ihr, was 2007 Kultur ist. Mitmachen? Ganz einfach. Fritz.de. Projekt K07. Natürlich nur auf Fritz. Und das hört man. Boah, voll verquatscht um 22.39 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Grisha Sedelke. Die prosyrische Opposition im Libanon hat ihren Generalstreik gegen die Regierung beendet. Die Proteste würden nicht fortgesetzt, hieß es in einer am Abend veröffentlichten Erklärung. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen haben sich arabische Staaten um ein Ende der Ausschreitungen bemüht. Dabei waren nach inoffiziellen Angaben 3 Menschen getötet und rund 100 verletzt worden. US-Präsident Bush will eine drastische Reduzierung des Benzinverbrauchs in den USA durchsetzen. Nach Angaben des Weißen Hauses soll in den nächsten 10 Jahren dieser Verbrauch um 20% gesenkt werden. Das Vorhaben, das Bush in seiner bevorstehenden Fernsehansprache erörtern wolle, sehe den Einsatz alternativer Treibstoffe vor. Außerdem sollen künftig nur noch Autos mit einer bestimmten Verbrauchsgrenze zugelassen werden. Der iranische Präsident Ahmadinejad ist im Parlament für seine aggressive Rhetorik und Außenpolitik scharf kritisiert worden. Im Namen der Volksvertreter warf ein Parlamentarier dem Präsidenten Abenteuertum und Marktschreierei vor. Dies führe nur zu negativen und harten Reaktionen verschiedener Länder und Organisationen. In den vergangenen Tagen hatten bereits verschiedene Medien Ahmadinejad vorgeworfen, mit seiner schroffen Rhetorik eine diplomatische Lösung im Atomstreit verhindert zu haben. In den USA haben sich 30 Bundesstaaten mit dem Pharmakonzern Bayer auf eine Entschädigung für den umstrittenen Cholesterinsenker Lipo-Bei geeinigt. Danach zahlt Bayer rund 6 Millionen Euro für Aufklärungsprogramme. Bayer wurde vorgeworfen, Patienten und Ärzte nicht rechtzeitig vor den gefährlichen Nebenwirkungen des Medikaments gewarnt zu haben. Zum Sport. In der deutschen Eishockeyliga haben die Berliner Eisbären in der eigenen Halle gegen die DEG Metro Stars aus Düsseldorf mit 2:3 verloren. Wetter. In der Nacht kann es Richtung Lausitz leicht schneien. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 7 Grad. Am Tag ist es dann wieder sonnig mit nur wenigen Wolken. Es bleibt den ganzen Tag über kalt bei minus 1 bis plus 2 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, A24 Berliner Ring Richtung Schwerin zwischen dem Dreieck Wittstock-Dosse und Suco ist ein Schwertransport unterwegs. Überholen ist dort nicht möglich. Und A111 Autobahnzubringer Hamburg-Oranienburg Richtung Charlottenburg. Zwischen dem Flughafen Tegel und dem Dreieck Charlottenburg ist der linke Fahrstreifen gesperrt und dort ist Glatteis auf der Fahrbahn. Ansonsten haben wir keine Meldung für euch und wünschen eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon. So, dann erstaunlicherweise, dann erstaunlicherweise doch gerade noch Brecht gefunden und dann spielen wir eben auch Brecht, in dem Falle gesungen von David Bowie. Der hat, als er in Berlin wohnte, hat der eine Platte aufgenommen mit Brechtsbal heißt die Platte, 82 aufgenommen, und hier hören wir die Hymne, also im Deutschen heißt es, glaube ich, die Ballade von Manne Bal, Bals Hymn heißt es auf Englisch David Bowie. Whilst his mother's womb contained the growing Baal, even then the sky was waiting quiet and pale, naked, young, immensely marvellous, like Baal loved it when he came to us. That same sky remained with him in joy and care, even when Baal slept peaceful and unaware. At night a lilac sky, a drunken Baal, turning pious as the sky grows pale. So through hospital, cathedral, whiskey bar, Baal kept moving onwards and just let things go. When Baal's tired, boys, Baal cannot go far, he will have his sky down there below. When the sinners congregate in shame together, Baal lay naked, reveling in their distress. Only sky, a sky that will go on forever, formed a blanket for his nakedness. And the dusty girl, the world who'll laugh and yield to the man who'll stand the pressure of her thighs, sometimes gave him love bites such as can't be healed. Baal survived it, he just used his eyes. And when Baal saw lots of corpses scattered round, he felt twice the thrill despite the lack of room. Space enough, said Baal, they're not thick on the ground. Space enough within this woman's womb. Any vice for Baal has got its useful side. It's the men who practice it he can't abide. Vices have their point, once you see it as such, stick to two, for one will be too much. Slackness, softness are the sort of things to shun. Nothing could be harder than the quest for fun. Lots of strength is needed and experience too. Swollen bellies can embarrass you. Under gloomy stars in this poor vale of tears, Baal will graze a pasture till it disappears. Once it's been digested to the forest deep, Baal trots singing for a well-earned sleep. Baal can spot the vultures in the stormy sky as they wait up there to see if Baal will die. Sometimes Baal pretends he's dead, the vultures swoop. Baal in silence dines on vulture soup. When the dark moon drags him down to its prize, what's the world still means? A Baal is overfed. So much sky is lurking still behind his eyes. He'll just have enough sky when he's dead. Once the earth's dark womb engulfed the rotten Baal, even then the sky was up there quiet and pale, naked, young, immensely marvelous, like Baal loved it when he lived with us. David Bowie mit Balsam. Oh, he was gorgeous. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ach, eigentlich wollte ich als Intro jetzt einen anderen Song spielen, aber wo jetzt Brecht, der Name Brecht gefallen ist, dachte ich, da müssen wir das irgendwie erfüllen. Ich hätte ja eine Armed Forces Workout, Gymnastik quasi für Armeeangehörige, moderiert von Sergeant Bill Dower, gespielt. Werden wir aber dann als folgendes hören. Überhaupt kann man sich heute freuen. David hat beginnt heute nach 3 oder 4 Wöcher Pause jetzt gewissermaßen, beginnt die neue Folge der Zusammenschnitte durch David. Ihr wisst ja, schneidet die Sendung immer mit, nimmt dann so Sachen von mir raus, setzt sich dagegen und macht ein Mini-Hörspiel daraus. Hören wir nachher, vielleicht so kurz nach 11 oder kurz vor 11:30, hören wir die erste neue Folge. So, also darauf könnt ihr euch freuen, auf Armed Forces Workout mit Sergeant Bill Dower könnt ihr euch freuen. Und ansonsten telefonieren wir hier heute so ein bisschen über, hältst du am Kopf nicht aus, mir steht's bis hier, aber vielleicht lässt sich Sörder irgendwas tun. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, wer ist denn da? Hallo, wer bist denn du? Hi, hier ist Susi. Hallo, Susi. Na, ja. Du klingst ja schon wieder heiter. Ich suche immer Leute, ja, die wenigstens ansatzweise so aus... Nee, mir geht es heute nicht gut. Also nicht nur heute, schon die letzten Tage. Ist voll, alles voll mies und ja. Warum denn? Na, da machen so einige Leute hier so, naja, ein paar Probleme, aber... Aber du klingst, aber so, wenn man sich jetzt so anhört, klingst du, als ob du doch lächeln würdest beim Reden. Nee, na, ich bin halt so ein kleiner, fröhlicher Mensch. Ich kann, wenn mir richtig schlecht geht, dann kann ich eigentlich mir wirklich zeigen, dass es mir schlecht geht. Weil ja. Ich bin von Natur aus so ein kleiner, aufgedrehter Mensch und naja, eigentlich geht es mir gar nicht gut so. Aber so, dass du mal Scheiße schreist und im Quadrat springst, passiert eher nicht. Doch, öfter. aber im Moment ist es ja nicht so. Gut, okay. Was steht dir denn bis wohin? Also was ist es denn jetzt, wo du sagen... Naja, so einige Leute, die stehen mir so richtig bis oben hin und die kotzen mir sowas von an, weil das geht einfach mal gar nicht. Und was jetzt für Leute? Naja, so eigentlich gute Freunde, aber... Naja, so eigentlich Menschen, in denen man sich richtig täuscht, die kotzen einen richtig an. Und ich bin ja halt so, ich bin eigentlich viel zu lieb für diese Welt, ne? Ja. Und naja, deswegen kommt es doch mal. Sagen aber andererseits auch immer die größten Schurken, oder? Dass sie viel zu gut sind für diese Welt. Ja, naja. Also war jetzt nur so ein Einwurf. Ich will dir nicht unterstellen, dass du jetzt eine der größten Schurkinnen bist. Nee, bin ich auch nicht. Nee, kann manchmal auch ein Arschloch sein, aber... Ja. Aber in Wirklichkeit wissen wir noch alle, dass ich ganz lieb bin. Und naja, jetzt möchte ich halt sagen, ne, so Christian Göring ist der größte Arschloch, wirklich. Der hat total die Scheiße abgezogen. Aber das glaubt mir ja jetzt eh keiner, falls das eh noch von meinen Freunden hört. Aber ist ja egal. Gott, aber weißt du, was er gemacht hat? Na, was denn? Du hast ja vorhin von Chatseiten geredet, ne? Von wo, was? Wovon? Von so einem Chatseiten, Internetseiten. Ja, naja, MySpace, ja, genau. Genau, und da hat der See unter zwei, also einmal unter sich selbst, ja, und einmal unter so ein, naja, wie soll ich sagen, Pseudonym? So Fake angemeldet, ne? Ja. Da hat er ganz viele Leute damit verarscht und jetzt gibt es halt noch nicht mal zu und total für Drohungen und so. Was denn verarscht? Wie denn verarscht? Naja, der hat Leute davon geschrieben, damit sie glauben, dass er, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil wenn ich jetzt was sage, dann... Ich weiß es nicht, das ist alles voll komisch. So. Und wie geht's jetzt weiter? Was willst du da jetzt machen? Na, gar nicht, mal kicken. Dagegen kann ich ja. Ja, nicht machen ist schon mal ganz gut. Nee, na, ich kann ja dagegen nichts machen. Ich könnte platzen und was? Ach, naja, eher nicht weiter. Nein, wirklich, das regt mich wirklich auf, aber. Jetzt sag mir doch mal, was soll ich denn machen? Ich kann doch dagegen machen. Ich weiß ja auch nicht, was er gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwas machen muss. Und ich weiß auch nicht, was du dagegen machen sollst. Nee, du weißt ja irgendwie selber auch nicht ganz genau, was er eigentlich gemacht hat, oder? Im Umgangsmund kannst du sagen, er hat Scheiße gebaut. Da gibt es ja unterschiedliche Formen von Scheiße bauen. Ja, naja, so wirklich so praktischen Mist hat er ja nicht gebaut, ne? Ja. Aber so theoretisch so voll viel Mist erzählt über andere Menschen... Aber eigentlich gute Freunde von mir hat er Sachen erzählt. Im Internet praktisch. Im Internet. Und aber das interessiert doch überhaupt ja keinen. Doch. Wen denn? Damit hat er ja Menschen verletzt. Wie denn? Nein, indem er die beleidigt hat oder so. Naja, aber und hast du jetzt Angst davor, dass jetzt, sagen wir mal, in Australien jemand auf die Seite stößt und jetzt nein, liest, was da bei euch los ist? Nee, ganz und gar nicht eigentlich. Und euch dann auslacht wie Sau und die Straßenseite in Sydney wechselt, wenn ihr da vorbeikommt? Nee, das ist eigentlich total. Eigentlich sind doch Baller, oder? Andererseits genau ist so total die Kinderkacke. Ja, aber du riechst dich aber drüber auf. Ja, ne? Wie alt bist du denn, Susi? Na, ich hab doch schon mal angerufen. Naja, ich kann ja da hier nicht alle merken, ich führe keine Akten. Ich ist ja hier nicht den Einwohnermeldeamt. Noch bin ich 18 Jahre alt. Noch bist du 18 Jahre alt. Naja, da bist du ja praktisch noch im so Kinderkacke kompatibel eigentlich, oder? Ja. Drei schöne Ks. Eine wunderbare Alliteration, auf die ich sehr stolz bin. Gut, ey, dann kannst du ja mal auf die Internetseite www.jimmy.de gucken. Das ist doch so eine Chatseite, ne? Und was ist denn, was wäre dann? Na, da kannst du mal rufkicken, da sind so alle angemeldet hier, so Opossum, der ist da auch drin. Wie heißt die Seite, sag mal nochmal? www.gimmy, also gimy.de. Aha, naja, dann kick ich doch mal. Oh, kannst ja dann anmelden, ne? Ja. Na, ich hab ja nicht die Zeit dazu. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. So, hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Robert und Wuschi. Robert und Wuschi klingt aber auch nicht wie alte Brechtianer, oder? Doch, doch. Und bist der einzige Sonnenschein deiner Sendung heute vor uns. Wieso denn? Na, weil wir sitzen hier im Auto, hören deine Sendung und macht uns glücklich. Toll, weil oder? Weil alles uns ankotzt, weißt du? Wieso denn? Genau. Warum steht's euch denn bis hier? An ihn kotzt alles an. Ja, nur weil ich im Auto asche. Der hat eine Macke, hat der. Ja, und meine Ex-Olle kotzt mich auch an und deswegen hören wir jetzt deine Sendung und die baut uns tierisch geil auf. Weil wir stehen am Brandenburger Tor hier und es ist einfach nur geil, deine Sendung zu hören. Ihr steht im Auto am Brandenburger Tor? Genau. Wo, in Berlin oder in Potsdam? In Berlin. In Berlin, in Potsdam gibt es auch ein Brandenburger Tor. Ja, das ist doch nicht so unsere Ecke, weißt du doch. Na, das woher soll ich nicht wissen? Ja, das sag ich jetzt. Ach so, ja, jetzt hast du es mir gesagt. Aber bloß schon mal gesagt. Sag mal, aber kannst du mal sagen, was man um 5 vor 11 im Auto am Brandenburger Tor macht? Naja, eigentlich hatten wir noch was vor, aber jetzt haben wir deine Sendung gehört und haben uns so festgehört, dass die Nacht war, scheiße, hören wir noch deine Sendung. Oh Gott, nein, kann doch nicht wahr sein. Was hatte da denn vor? Ja, eigentlich wollte ich noch zu einer Disco, aber Wuschi wollte ja nicht. Wuschi, gib mir mal Wuschi. Ja, Wuschi, ey, Bruder, jetzt ist dran, ich könnte... Wuschi? Ja. Hörst du mich? Natürlich. Wer nennt dich eigentlich Wuschi, außer Icke? Ja, und Icke. Und der? Ach, ich hab so viele Namen, das ist Icke. Ja, aber bei Panam hast du aber echt Pech gehabt, oder? Naja. Naja. So, Wuschi, was ist denn nun los mit Disco? Ihr könnt da jetzt nicht die ganze Zeit im Auto frieren. Ja, die müssen morgen wieder arbeiten und das ist ein Problem, weil er ja morgen ausgeschlafen sein muss. Wann denn arbeiten? Was wir arbeiten müssen? Was? Also ein bisschen Bürojob, Sesselpupser, weißt du doch wieder. Ach so, ne, ist doch nicht so schlimm. Naja. Oder? Jetzt du machst quasi ein bisschen sitzen und ein bisschen laufen. Rumtelefonieren. Und jetzt macht er also heute nichts mehr? Na, ich will ja, aber er will ja nicht. Ja, warum, Mensch? Kann man nichts machen? Aber, weißt du bestimmt selber, wie das ist. Gibst du übelst die dicken Okuliten aus und hast selber nichts von. Bist du nur total voll. Morgen hast du Kopfschmerzen. Ach, was bringt das denn? Genau. Kannst du das Geld sparen, nach Hause fahren, ein bisschen in den Auto kicken, oder? Richtig. Sag dir. Genau. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Dann ab in die Falle, ab Arte gekickt. Und jetzt kommt aber Sergeant Bill Dauer mit Armed Forces Workout. Let's whip it on. And the way we're going to whip it on is with a group of exercises affectionately known as the Daily Seven. They are number one, side shuttle hops. Number two, trunk benders. Number three, toe touchers. Number four, bend and reach. Number five, trunk twisters. Number six, bend and thrust. And number seven, push-ups. Now we've talked about it, are you ready? Yes, sir! All right, then, let's whip it on. Yes, we're gonna start first with side straddle hops. Feet together, arms straight down to the side. Start on my count. Are you ready? Yes, sir! Exercise. One, two, three, one. One, two, three, two. One, two, three, three. One, two, three, four. One, two, three, five. One, two, three, six. One, hands on the hip. We're gonna go to the left side first. Ready? Exercise. One, two, three. One, left side, back, right side, front. One, two, three, three. One, two, three, four. Yeah, two, three. Ah, that's it. One, two, yeah, three, seven. Last one. One, two, three. Oh, that's good. Number three coming up. Toe touches, feet apart, arms straight out to the side. We're gonna carry the right hand and touch the left toe first. Ready? Exercise. One, two, three, one, one, two, three, two, one, two, three, three, one, two, three, four, one, two, three, five, one, two, three, six, one, two, three, seven, one, two, three, four. All right, that's good. Number four, bend and reach. Keep your feet right where they are. Put your hands on your hip. Bending over, I want you to touch the deck right in front of your feet. Ready? Exercise. So, die nächste Übung kriegen wir ein bisschen später. Das war Master Gunnery Sergeant Bill Dauer, für Leute, die wissen wollen, wie die Band heißt. Und das war eine Warm-Up-Übung, Daily Seven Eye of the Tiger. Die Platte heißt Armed Forces Workout. So, wir telefonieren weiter zum Thema. Mir steht's irgendwie bis. Aber vielleicht das jetzt auch mal ein bisschen präziser bis hier steht. Also, dass jetzt mal jemand anruft, der wüsste, warum ihm was bis hier steht. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Das kann ich immer Geduldet nur. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Mein Kumpel will nicht mit auf die Party kommen sein. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Hallo, hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Betuel. Wer? Betuel. Betuel? Ja, ist ein biblischer Name. Ja, musst du nicht so annehmen mit. Ja. Hast du natürlich, oder? Hast du natürlich den Verdacht gehabt, dass ich gleich nachfrage. Hätte ich gut gemacht, warst aber schneller. Aber habe ich nicht gerne, wenn andere schneller sind als ich. Ah. Oder wenn der Eindruck entsteht, dass andere schneller sein könnten, gewesen sein könnten als ich. Ah. Betuel. Ja. Du heißt wirklich Betuel? Ich heiße wirklich Betuel, ja. Ja? Betuel. Ja. Betuel. Betuel. Hm? Dir steht's bis hier. Auf jeden Fall. Super. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Hä? Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Nein! Du wolltest jetzt anfangen zu erzählen. Ja, eigentlich schon. Wie alt bist du, Betuel? Von was rufst du an? Ich ruf aus MV-Haus, also Mecklenburg-Vorpommern. Echt auch? Ja. Und, ja. Und kanntest du das kleine, was war das? Röbel? Nee. Röbel, ja. Nee, eigentlich nicht so. Ah, die haben auch ein tolles Kulturcafé. Ja, hab ich schon gehört. Ja, da muss man mal hingehen. Ja. Na gut. Okay, du rufst aus Parchim an? Ja. Und? Was steht hier denn bis also, hier? Ich habe ja momentan Prüfung, Vorprüfung. Naja, so abimäßig oder wie? Nee, nicht abimäßig. Sondern? Sondern realschulmäßig nur. Ja. So. Und das steht ja jetzt bis hier? Auf jeden Fall. Naja, das ist doch aber nichts. Das ist nichts? Das ist nichts. Was denkst du, was da alles noch kommt? Ich soll dich von meinem Kumpel grüßen, aus Wurstal. Aus wo? Aus Wurstal. Ja. Er hat mir gerade geschrieben, ich soll dich grüßen. Ah ja, gut, schön. Nee, aber die ganzen Vorprüfungen. Sag mal, du hast jetzt aber irgendwie so einen gesellschaftskritischen Ansatz, hättest du jetzt aber eher nicht. Nee. Nee. Sondern dir gefällt die Welt ganz gut, so wie sie eingerichtet ist. Ja, momentan aber nicht so. Naja, nur wegen deiner Prüfung. Naja, nicht nur wegen Prüfungen. Sondern? Vor den Prüfungen waren ja auch so viele Klassenarbeiten und da habe ich überhaupt gar keine Freizeit mehr gehabt. Also, das ist tierisch. Och. Ja. Och. Wann musst du morgen in die Schule? Ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen und naja, so gegen 7 Uhr. Bis wann? Bis gegen 2 bin ich wieder zu Hause. Um 2 bist du wieder zu Hause? Ja. Jetzt ist 11. Ja. Von 11 bis 2, das sind 9 Stunden. Ja. Jetzt sag nur, dass du in der ganzen Zeit keine Freizeit gehabt hast. Nein, ich musste lernen. Du hast jetzt von 12 bis jetzt gelernt, von 2 bis jetzt gelernt. Jo. Ja, ich habe morgen vor. Bituell? Kann es sein, dass du die ganz schöne, verlogene Schlitzohr bist? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber in dem konkreten Fall, wo wir uns gerade unterhalten, da eher schon, oder? Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Ja, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen. Hm? Ja, gut. Bituell, ich danke dir für den Anruf. Ja, okay. Okay, tschüss. Also, hallo. Ja, hi. Ja, hallo. Ja, hallo. Und fängst du an oder soll ich anfangen? Na, wie du willst. Willst du, kannst du, wie heißt denn du? Na, ich heiße Nico. Wie heißt denn du? Nico. Na, ich heiße Kuttner. Wie heißt denn du? Achso, hab ich dich schon Nico. Das hast du schon gefragt, ja. Genau. Und du wolltest jetzt anfangen. Womit denn eigentlich? Na, das Problem ist einfach nur, ich höre jetzt deine Sendung schon eine ganze Weile, eigentlich schon ein bisschen, seitdem sie laufen ist, und ich verstehe eigentlich auch nicht das Thema so richtig. Ja, siehst du? Das ist doch furchtbar eigentlich. Ja, für wen? Na, eigentlich für den Zuhörer. Ich meine, du weißt doch wahrscheinlich, worum es geht, aber die Zuhörer nicht so richtig ruhig. Also ja, sprich du. Die anderen wussten, glaube ich, schon. Die anderen wussten es. Ja. Irgendwie eine Lücke gehabt. So. Genau. Naja, der Ansatz war eher, jetzt gewissermaßen aufzuhören zu jammern und sich eher aufzuregen. Und jetzt aber auch zu wissen, worüber man sich gerne aufregen könnte, wovon man sagen wollte, mir steht's bis hier. Genau so siehst du nämlich aus. Naja, ist das jetzt so schwer zu verstehen? Ja. Gut. Dann müssen wir mal, vielleicht kann dir das jemand anders erklären. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Nico, grüß dich. Nico? Ja. Ja, wolltest du das jetzt mal dem... Ach so, nee. Oh, noch ein Nico? Nee. Wer war denn der andere? Na? Wer bist denn du? Wie kann ich den Kuttner sehen? Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Hier ist der Beckrich. Wer? Der Beckrich. Sag mal nochmal. Der Beckrich. Beckerich? Nee, Beckrich. B-E-C-K-R-I-C-A. Beckrich. Yeah. Ja, hier drüben ist der Nico. Der würde gerne mal die Sendung erklärt haben. Dann soll er mal erklären. Nee, du sollst ihm erklären. Einige Leute rufen mich an und sagen, was sie für Probleme haben. Und ich hätte auf jeden Fall, was mich ankotzt, hätte ich auf jeden Fall ein Thema dazu. Nico? Ja. Was? Verstehst du? Ja, nicht so richtig. Also, naja, dann hör zu. Ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ja. Nico, du hast ein Problem und erzählst es den Jungen. Also. Gut gesagt. Nico, hast du denn ein Problem? Nee, außer dass du alles nicht verstehst, oder? Genau, also ich hatte eigentlich null Probleme, also. Was es da geht. Ja, das ist aber ganz gut. Dass man, also na sag mal, denkst du denn, dass es dir recht ist, dass du kein Problem hast? Ich habe auch ein Problem. Ja, nee, ich wollte jetzt gerade Nico fragen. Ach so, das war ob der sich darauf zurückziehen kann, dass er kein Problem hat. Nee, nein, das ist so. Von daher ist es doch ganz schön, dass wenigstens die Sendung dir ein Problem gemacht hat. Na, aber das ist doch echt, weil ich habe kein Problem und hörst zu und dann hast du ein Problem. Irgendwann schon, wenn ich nicht weiß, um was es geht. Ja, das ist doch schon ganz schön. Ja. Ja, vorher hattest du kein Problem, jetzt hast du ein Problem. Im Grunde, was willst du mehr? Das stimmt, ja. Jetzt entwickelt sich bei dir eine bestimmte Unzufriedenheit. Du fängst an, dir Gedanken zu machen. Du schaust kritischer in die Welt. Du entdeckst Verbesserungsmöglichkeiten. Du machst Verbesserungsvorschläge. Du nimmst deinen Lebenssender selber in die Hand und machst einen Kulturcafé auf. Das werde ich machen. Du hast jetzt wirklich, also das ist eine Erleuchtung quasi. Ja, und nur über den einfachen Dreh, ich verstehe die Sendung nicht. Verstehst du, so wird schmetterlingsflügelmäßig quasi ein Orkan ausgelöst. Das ist doch herrlich. Ein Weltverbesserungsorkan auf deiner Seite, Nico. Genau so sieht's aus. Super. Gut. Mehr ist eigentlich nicht zu schaffen, oder? Aber wisst ihr, was mich jetzt mal interessiert? Na? Weil ich habe kurz einen Moment gekriegt, dass mein Mithörer, also mein Mitsprecher quasi der anderen Leitung. Ja, Beckerich. Und Beckerich, genau. Beckerich. Und jetzt würde ich das gerne hören, weil das ist ja spannend. Naja, kannst du ja. Ja, dann los. Ja, kann ich dich aber trotzdem schon mal rauswerfen, oder? Du kannst ja weiter am Radio zuhören. Genau sieht's aus, kick mich raus. Okay, tschüss. Und ciao. So, Beckrich. Yeah, ich bin dran. So, also ich find's schlimm, wenn hier irgendwelche Realschüler anrufen und sich über, weil Realschule ist ja nicht wirklich schlimm. Und wenn sie da anrufen und sagen, das ist so schlimm, ich werd morgen sterben. Das ist, also, es gibt da schlimmere Probleme. Das stimmt. Aber das war jetzt quasi dein Problem, dass es schlimmere Probleme gibt als das Problem. Nee, ich finde es nur schlimm, dass da irgendwelche Leute anrufen und sagen, ich komme mit der Realschule nie klar. Ja, gut, okay, lass uns weitermachen. Ja. Ja. So, da würde ich gerne mal von dir eine Frage hören. Ja, was dich ankotzt, wo du denkst, da müsste man mal. Da müsste man mal. Hallo Pizza, das wäre so ein Thema. Was? Hallo Pizza. Oh, das ist aber kein Thema, oder? Na, für mich schon. Wieso denn? Na, weil ich rufe an, bestelle, die kommen und die Pizza ist kalt. Hast du ja bestimmt auch schon mal erlebt. Beckrich? Ja? Lass mich deprimiert sein und den Zusammenschnitt von David abfeuern, okay? Da habe ich kein Problem mit. Super, ich danke dir für deinen Anruf. Ich grüße Boxberg und einen schönen Abend wünsche ich dir. Spitze. Okay, danke schön. Tschüss. So, wie machen wir jetzt weiter? Ach, am besten schöne Musik. Meine Lieblingsband im Moment, Dierhuf. Die hören wir jetzt mit Zero Star und dann kommt der Zusammenschnitt der letzten Sendung. Der erste Zusammenschnitt, der Beginn einer neuen Folge von David. Erstmal Dierhuf, Zero Star und dann, wie gesagt, ja, dann der Zusammenschnitt und dann geht's weiter hier. Voll die falsche Musik. Hier kommt Dierhof. Das waren jetzt eben kolossale Jugend. Hören wir nachher irgendwann. Snickers? Ja. Ja. Na, danke. Ah, ist mir da mal langweilig in der Zwischenzeit. Du meinst, wenn man auf seinen Anschlussflug wartet? Boah, was mir da langweilig ist. Hast du eigentlich eine Ahnung, wann der genau geht? Nee. Das könnte man sich ja auch noch mal kundig machen. Aber wem denn? Hier ist doch keiner. Hm. Ich sehe jedenfalls kein Personal. Das ist immer das Problem, wa? Das wäre natürlich schön, wenn alle ihren Job machen würden. Und alle so, aber machen eben nicht alle. Ich habe ja mal gehört, auf den Pariser Flughäfen wird extrem viel gestreikt. Das ist ja Luxus. Luxus? Also das ist ja schön, wenn man es macht. Schön ist aber zum Beispiel auch Reisen. Vielleicht ist das ganze Bodenpersonal ja verreist. Na, glaube nicht. Naja, übel zu nehmen wär's denen jedenfalls nicht. Ich meine, wir verreisen ja auch gewissermaßen. Ja, aber das würde ja jeder machen, lieber verreisen, als das, was er gerade macht. Ja klar, gerade wenn man auf dem Flughafen arbeitet. Da lernt man ja dann noch quasi vom Leben. Vom Leben lernt man ja nicht im Urlaub, sondern auf dem Weg zur Arbeit. Tun Sie auf der Rückreise dann. So wie die Alternative. Ach, lieber reich und glücklich als arm und unglücklich. Ja, logisch. Wir reisen auch nicht nach Irland, um da arm und unglücklich zu sein. Warst du schon mal da? Nee. Na, in Dublin nicht, aber in Irland. Und was verdient man da? Ist es so, dass es okay ist? 15.000 bis 18.000 so. Mhm. Als Einsteiger, ist also nicht wenig. Da sind natürlich auch Wohnung und so, die ganze Scheiße alles weg. Ja klar, Wohnung und die ganze Scheiße. Ja. Aber der Durchschnittsverdienst jährlich ist liegt bei 30.000 Euro in Irland sogar. Boah. Dabei kriegst du sozusagen gratis ein Callcenter von innen zu Gesicht und sogar die Chance, Fahrpraxis im Linksverkehr zu erwerben. Ja. So eine Spitzensache, sag ich dir also. Das wäre natürlich irgendwie geschickt, wenn man außerdem noch eine Sprache lernt, ja? Eine Sprache lernen, ja, man kann nicht alles haben. Ja. Wobei Gälisch könnte man, glaube ich, auch ganz gut lernen in Irland. Ja, warum nicht? Sag mal, da vorne, da ist doch so eine komische Anzeigetafel. Vielleicht steht ja da drauf, wann unser Flug geht. Ach so. Warte mal, London, Amsterdam. Und sogar nach Salzburg geht ein Flug. Na, Salzburg ist doch auch super. Ja, aber nicht für uns. Und Tallinn steht nicht drauf. Bist du dir ganz sicher, dass es die Stadt gibt? Natürlich, ich habe doch unsere Tickets gebucht. Wo denn? Ja, auf dem Flughafen Schönefeld an diesem Gerät da. Kreta ist eher eine Insel, wird außerdem mit K geschrieben. Ich sagte Gerät da, mit G. G? Ja, G wie Gustav. G wie Gustav. Jedenfalls habe ich eigentlich Besseres vor, als auf dem Pariser Flughafen auf einen Flug zu warten, der nicht geht. Weil was hättest du denn sonst für Verpflichtungen? Naja, was schon. Arbeiten zum Beispiel. Den Wirtschaftsstandort Deutschland verbessern, meinst du, oder was? Nee, oder den Wirtschaftsstandort Irland. Wenn ich mal die Sicherheit hätte, dass wir da auch ankommen. Ach so, aber ansonsten hast du alles. Ja. Droge auch. Was? Droge hast du auch. Spinnst du? In Irland braucht man doch keine Drogen. Wieso nicht? Aber Irland ist bekannt für sein Bier, Mann. Ach so. Na super. Wieso na super? Ich hab mit Biermann nicht den Mut. Was? Ich bin definitiv das, was man keinen Biermann-Fan nennt. Was hast du denn gegen Biermann? Biermann finde ich deswegen doof, weil er Leute gut findet, die ich blöde finde, weil er Leute blöde findet, die ich gut finde und weil er in den letzten 15 Jahren bei allen wesentlichen politischen Fragen, bei welchem Krieg auch immer, irgendwie anderer Meinung war. So. Na, da kann man ja gespannt sein. Dem Kollegen David ist ja kein Wortspiel zu schäbig. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, da wollen wir doch mal sehen, ob es hier noch ein qualifiziertes Aufregen vorstellbar ist. Ja, so ein bisschen die Energie ist irgendwie wichtig, finde ich. Before she sleeps in Gimme First and the Gimme Gimmes war das. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Ja? Ja, ich bin Florian aus Sachsen-Anhalt. Florian aus Sachsen-Anhalt, hallo Florian. Jo. Verschonen dieses Haus zünd andere an. Was? Wie jetzt nochmal? Na, nee. Ist das, kennst du nicht, ist so ein Feuerwehrspruch. Lieber heil der Florian, der ist, glaube ich, irgendwie der... So, ja, Schutzpatron. Genau, genau, verschonen dieses Haus, zünd andere an. Was mich ein bisschen ankotzt, ist, dass hier die Ost-West-Angleichung immer so rückständig ist. Gerade in Sachsen-Anhalt, meinst du? Von wo aus rufst du an? Ja. Warum freust du dich da so? Na, weil eigentlich im Endeffekt so ein bisschen lustig ist. Stimmt. Ja, aber so. Andererseits, ich meine, irgendwie soll nicht aussehen. Ja, aber warst du schon mal in Gelsenkirchen? Nö. Oder im Ruhrgebiet? Nö. Ich sagte, es gibt irgendwie im Westen, die gibt so die Gegenden im Westen, die sind etwas trostloser als auch durchaus trostloser Osten. Nee, das meine ich nicht. Aber ich meine, das, dass man immer noch unterbezahlt und immer noch als blöder Ossi und Naja, blöder Ossi ist irgendwie immer das Ding, was man selber rausmacht, oder? Wenn man sich als blöden Ossi ossifizieren lässt, dann ist man natürlich ein bisschen blöder. Ja, aber ansonsten, also leidest du darunter, dass du für einen blöden Ossi halten wirst? Nee, das nicht, aber... Das ich auch nicht. Ja, aber warum leiden wir nicht drunter? Weil es uns, wenn, dann nichts ausmacht, ja, oder? Ja, weil wir nicht sind, sag ich doch. Gut, also okay, blöder Ossi ist schon mal fast ausgeräumt, oder? Nee, aber das auch die ganzen Löhne und das wird alles noch... Dass man immer noch unterbezahlt wird. Zum Beispiel, ich werde extrem unterbezahlt. Meine hochqualifizierte Arbeit eigentlich. Wobei, du hast schon, im Grunde hast du wahrscheinlich immer sogar noch Schwein, einen Job zu haben, oder? Was habe ich? Einen Job? Ja, klar. Ja, naja, so klar ist es aber auch nicht. Das weißt du auch in Sachsen-Anhalt, oder? Ja. Ja. So, naja, aber. Ja. Das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben. Ach, ich weiß nicht, ist das echt so ein Ost-West-Ding? Naja, aber... Vielleicht ist es eher so, den einen geht's gut und die anderen sind am Arsch. Ja, aber das wird immer noch so teilweise so... Ja, weiß ich nicht. Na, du weißt ja sicherlich, was ich meine. Naja, ich würde es aber ganz gerne von dir hören. Naja, so... Wie soll ich das sagen? Naja, das... Das halt so noch immer so rückständig ist, so alles ein bisschen. Also nicht jetzt, dass wir rückständig sind, sondern... jeden damals so den Schlussstrich ziehen würden. Und du meinst, wenn es im Osten so wäre wie im Westen, dann wäre es gut? Ja, gut auch nicht, aber das einfach mal, dass wir eh ein Land sind. Und immer noch alles noch so abgeteilt ist. Aber sind wir doch. Ja, aber letztendlich ist es immer noch, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Aber was willst du denn? Dass die Westler jetzt alle kommen und dich in Sachsen-Anhalt besuchen? Fährst du denn immer in den Westen die Westler ankicken? Wenn dann fahre ich im Osten. Siehste, aber du willst, dass es eh ein Land ist. Kümmerst dich aber um die andere Hälfte auch nicht. Ja, aber mir wird da eigentlich alles egal sein. Sagen sich die anderen aber unter Umständen auch, oder? Ja, das ist ja das Schlimme. Ach, das, ja, ich weiß immer nicht, dieses Ost-West-Ding ist schon was Komisches. Ja, das meine ich ja. Also, wir können die nicht richtig. Wie alt bist denn du? 20. Florian, 20. Da hast du ja so richtig, also so Osten-Osten hast du ja nicht so viele mitgekriegt, oder? Ja, nur, dass du jetzt irgendwie im Osten bist. Ja, aber sicherlich, manchmal ist man ja doch mal im Westen, dann kriegt man es ja doch mit. Ja. Wo hat es dir im Westen besser gefallen, als da, wo du jetzt bist? Na, so, ich finde so unten so die Ecke mehr, so südliche, so Hessen, so. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz cool. Wieso? Ja, ein bisschen locker alles und die Arbeit nicht so eng genommen. Und ist bei euch nicht locker? Ist bei euch ist die Arbeit zu eng genommen oder wie ist denn das? Wenn er bei uns mal rausfließt, dann warten 1000 andere. Also, auf dem Job wettmäßig und so. Und ist da jetzt in Hessen, wo du warst, ist es so anders? Ja, da sind sie schneller im Job als hier. Also, du kannst so ein bisschen in Ruhe machen, so ein bisschen. Ja, du weißt ja sicherlich, was ich meine, oder nicht? Nee. Ja, dann reden wir aneinander vorbei. Nee, wir reden nicht aneinander vorbei. Du redest nur zu wenig. Du musst jetzt schon sagen, was du meinst. Ja, wie soll ich das sagen? Ja, so... Ich sag mal, hier ist sie schon schneller rausgeschmissen zu werden als drüben, so. Ich hab das Gefühl. Meinst du wirklich? Also ich meine, wenn man die Nachrichten sieht und irgendwie diese ganze Siemens-Scheiße und so und so und so und so, dann ist es denen im Westen ja auch nicht gerade so blendend, oder? Also oder ja. Denen, die es nicht blenden, die jetzt im Osten nicht blenden und die jetzt im Westen nicht blenden. Vielleicht ist diese nicht mehr so ein Ost-West-Problem, sondern eher so ein Problem zwischen denen, denen es gut geht und denen, denen es nicht so gut geht. Ja, das finde ich irgendwie echt, ja. Ja. Und vielleicht darf man sich da nicht den Osten-Westen vorerzählen lassen und sagen, Ja, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, also ist ja kein anderer gesehen, aber ich sehe das so. Ja. Und hättest du denn vor, irgendwann im Westen zu gehen, wenn es da besser oder einfacher oder leichter also, oder lässiger ist? Also ich würde eigentlich gerne hier bleiben, weil mir gefällt das eigentlich ganz cool hier. Aber also, Hessen fandest du eben auch noch ganz cool, oder? Ja, aber ich meine, naja, weil mir das so, du findest halt schneller Arbeit so, also da habe ich schneller Arbeit gefunden und... Was für einen Job hast du? Was machst du? Ich bin Mechaniker. Also Kfz-Mechaniker. Ja. Ja, und man hat man ja ausprobiert, aber mir gefällt es hier immer so besser, weiß ich nicht. Ja, sicherlich, weil auch Familie, Freunde und das üblich halt, ja. Aber, weiß ich nicht, die Linke gefällt mir eigentlich ganz gut und so. Ja. Das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben. Gut. Okay, dann danke ich dir für den Anruf. Schönen Abend, oder? Dir auch. Okay. Rinjauen. Genau, Rinjauen. Tschüss. So, dann kommt jetzt hier Brigitte Fontaine. So Avantgarde-Chanson-Singerei von 71 zusammen mit dem Art Ensemble of Chicago, Le Goudron. Au tombeau, j'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis, le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le monde est un jardin, tenons-nous par la main, le chemin est si beau, du berceau au tombeau, nous nous promènerons dans l'odeur du goudron. Dans les papiers qui traînent, blancs comme des migraines, blancs comme des mâles blancs près des chantiers dormants. Du berceau au tombeau, nous irons voir flamber la ville tuméfiée. La vie est une foire, j'ai mis ma robe en moire, mon frère est un raté car il est décédé. Allons-nous dévorer dans les hôtels meublés, nous aurons des mégots au fond du lavabo. À l'aube, les blessés cesseront de tousser. Nous aurons un bébé, nous l'entendrons pleurer comme de l'eau qui boue. Les enfants sont tous fous. Allons-nous promener, quel bonheur d'être né. Le chemin est si beau, du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être... Les soldats sont partis, couverts de confettis. Le temps est un bateau.

meinem Hausflur fällt ein gelber Fetzen Licht. Der holt mir aus der Dunkelheit ein blasses Kindsgesicht. Ich denk, das Mädel kennst du doch, die ist kaum 13 Jahre. Bataillon d'amour. Bataillon d'amour. Zwei schmale jungen Hände streicheln ihre Brust. Ich geh vorbei, mich streift ein warmer Hauch der Lust. Auf der nassen Haut der Straße, da berühren sich ihre Schatten lautlos und verführen. Verführen sich in die Liebe wie in ein Labyrinth. Wir können uns nicht wehren. Silly, die alten Silly noch mit Tamara Danz. Inzwischen haben die übrigens eine neue Sängerin, habe ich auch noch nicht gehört. Oh, you butcher! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, jetzt Generalangriff auf alles, was ist. Aufregen über, wie steht's bis hier? Das wären wir. Oh, aber nicht schon wieder Schule. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Das ist die Telefonnummer hier, den halbautomatischen Anrufbeantworter, an den könnt ihr euch auch wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo. Hey, warte mal, jetzt zeigt. Grüß dich, hier ist Carsten aus Potsdam. Carsten, hallo. Schön, dich mal wieder zu hören. Mensch, na ja. Ich muss ja sagen, je älter man wird, desto weniger hört man nicht. Das muss ich jetzt mal so freiwillig spielen. Aber schön, dich mal wieder zu hören. Ja. War schön, dass du mal Tamara wieder gespielt hast. Kick mal ihn an, oder? Jetzt, Mensch, da wird doch gleich die ältere Generation angesprochen. Da geht doch das Herz auf. Da geht doch das Herz auf. Ist auch schon eine Weile tot, wa? Aber... 10 Jahre? Ja, ungefähr, oder? Könnte sein, war ungefähr. Mann, ich sage dir, du. Sind, die hören wir bald auch dazu. Ich glaube, inzwischen gibt es ja mehr Tote als... Nee, oder? Irgendwann... Wer früher stirbt, ist länger tot. Nee, aber es gibt doch so eine Rechnung, weil die Menschen werden ja immer mehr. Ja. Und dann muss irgendwann der Punkt gewesen sein, wo mehr Leben lebt als Tote. Ja. Aber ich weiß nicht, wann der war. Das kriegen wir jetzt auch nicht raus. Nee. Oder ob er schon erreicht ist oder ob er vielleicht noch nicht erreicht ist. Aber wahrscheinlich ist er schon erreicht. Naja, das kommt immer auf die Definition von Tod an. Nee, ich meine jetzt so, na, wie viele Menschen gibt es jetzt? 6 Milliarden. Ungefähr, ja. Ja. Und jetzt aber, als die Menschen angefangen haben, hat es so mit 10.000 angefangen, 100.000, 1 Million, 50 Millionen, 100 Millionen, dann war es irgendwann 1 Milliarde, 2 Milliarden. Und wenn man die irgendwie alle addiert. Ach so, ja, klar. Und dann sagt irgendwie, das sind jetzt gewissermaßen die Toten. Ja. Ob die sich irgendwann quasi, wann die sich die Waage gehalten haben mit der Zahl der lebenden Menschen. Aber kriegen wir jetzt Bilder nicht raus. Aber vielleicht ist ein Checker dabei, der das jetzt auf die Schnelle rauskriegt, der könnte ja dann auch hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Das ist jetzt eine Aufgabe für Wikipedia-Freaks und Internet-Junkies. So, Carsten. Hast du nicht gesehen. Genau. Ja. Na du, ich wollte mal ein bisschen substanzvollere Unterhaltung in eine Sendung bringen und dachte, wenn wir schon klagen, dann klagen wir mal richtig und dann klagen wir mal so richtig aus dem Vollen. Und dann beklage ich mal den Niedergang des deutschen Ingenieurwesens. Ach! Ja. Das ist ja ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Bist du Ingenieur? Naja, im weitesten, ja, kann man so bezeichnen. Ich bin Informatiker. Ja. Deswegen sitze ich jetzt auch noch im Auto, bin jetzt gerade in Potsdam angekommen, komme gerade von meinem letzten Job heute. Und hört mal so kurz nach. Nee, wirklich, also das ist ein Thema, was mich in den letzten Monaten zunehmend beschäftigt, muss ich sagen, weil wir kriegen hier wirklich in Deutschland kein Projekt mehr vernünftig gebacken. Du meinst jetzt zum Beispiel den Hauptbahnhof, oder was? Ich meine zum Beispiel den Hauptbahnhof. Das ist wieder mal noch so eine Krönung, so ein Sahnehäubchen auf dem kalten Kaffee, der hier so schon umherschwappert. Genau. Das fängt also an, was weiß ich, mit so Sachen wie der Maut. Das geht weiter über Dinge wie die elektronische Gesundheitskarte. Damit bin ich nun zufällig beruflich auch ziemlich eng verwoben und finde also, dass dass Dinge gibt oder Entwicklungen gibt in unserem schönen Lande, was ja im Prinzip von außen betrachtet immer noch so ein bisschen als die Nation der klugen Leute, der Know-how-Träger gehandelt wird, dass da Dinge passieren, die einfach nicht sein dürfen, verstehst du? Und hast du eine Erklärung dafür? Nee, ich suche noch, Ansätze schon. Also ich denke, viele das hausgemacht dadurch, dass wir also auf der einen Seite diese ingenieurtechnischen Leistungen oder ich sage mal einfach diese Entfaltbarkeit oder die Möglichkeiten, die jemand braucht, um sich so zu entfalten, wie das vielleicht vor 50 Jahren noch möglich war, dass wir die einfach nicht mehr bieten. Also wir behindern uns mehr, als dass wir produktiv sein dürfen. Das ist, glaube ich, ein Problem. Und das andere ist, dass... Aber was stände denn jetzt einem findigen Ingenieur entgegen? Einfach Hürden, seine guten Ideen, die er hat, in dem Umfeld, in dem er sich bewegt, wirklich so unterzubringen, dass er letztendlich schnell, effizient und schnell und effizient an die Nutzen dieser kommen. Das ist einfach heutzutage nicht mehr möglich, in meinen Augen. Jedenfalls versemmeln wir das immer wieder. Verstehst du? Wir kriegen es nicht hin, ordentliches Mordsystem zu bauen. Wir kriegen diese beschissene JGK nicht in die Reihe, weil immer wieder irgendwelche Idioten sinnlosen Quatsch machen. Die Dinge, die entschieden werden von den Entscheidungsträgern, also die meisten Entscheidungsträger haben von dem, was sie entscheiden, keine Ahnung. Oder die angeblichen Entscheidungsträger entscheiden nicht. Wir haben also keine Struktur mehr, in der wirklich jemand hergeht und sagt, Mann, ich habe eine geile Idee, ich mach daraus jetzt was. Und das hat Tragweite, das hat Meinst du das jetzt politisch oder meinst du das wirtschaftlich? Ich meine, wenn du sagst, so Mautsystem, wer hat denn dahinter gesteckt? War da irgendwie, also, wissen Sie, so Mercedes-Dings? Ja, verschiedene Konsortien, ja. Riesenläden, wo du denkst, die müssten es da eigentlich mit links auf die Reihe kriegen. Ja, die kriegen es eben nicht auf die Reihe, weil Läden sind, die eher wie eine Behörde arbeiten, als ein richtiger Laden halt, ne? Ah. Das ist das Problem irgendwie. Und das beklage ich also wirklich zunehmend, weil viel mehr nachhaltige Werte haben wir hier nicht mehr. Und wenn wir diesen Wert auch noch rausverkaufen, wenn wir selber zu blöde sind, diesen Wert zu erhalten, zu pflegen und auch den nachwachsenden Generationen mit auf den Weg zu geben, dann können wir unseren Laden wirklich bald dicht machen. Aber so genau, woran es liegt, kannst du jetzt eigentlich nicht sagen. Liegt es jetzt irgendwie an der Gier nach dem schnellen Geld? Liegt es daran, das wäre ja wieder was anderes als, sagen wir mal, Behördenwesen? Behördenwesen hat ja, finde ich, auch mal eigentlich seinen Reiz, oder? Naja. Also, naja, das andere wäre irgendwie so der schnelle, harte, erbarmungslose Kapitalismus, oder? Ja, gut, der ist sicherlich ein Grund mit dazu. Also das ist ein ganz gutes Beispiel. Nehmen wir mal ruhig die Aufbaujahre nach dem Krieg meinetwegen, dass jetzt also irgendein... Im Osten oder im Westen? Ist mal egal. Meinst du? Sind ja schon gut, irgendwie noch ziemlich... Nehmen wir mal den Westen, haben wir bessere Vergleichsmöglichkeiten mit der Gesellschaftsordnung jetzt. Nehmen wir mal jemanden, der jetzt wirklich aus dem Schutz, sag ich jetzt mal, wieder eine Fabrik aufgebaut hat und mit Enthusiasmus dabei war. Da hast du einen Geschäftsführer oder irgendeinen Manager gehabt, oder es waren ja auch irgendwie Familienunternehmen. Der wusste erstmal, was sein Laden herstellt, Punkt 1. Zweitens, er hat wirklich für seinen Job gearbeitet und ist dafür, sag ich mal, adäquat bezahlt worden oder hat sich dafür adäquat bezahlt. Und drittens, denke ich, ist es immer noch, war der Einfluss von ausländischem Kapital halt nicht allzu groß, oder der eigentliche Kapital, der eigentliche Aktieneinfluss war nicht so groß. Heutzutage, wenn du jetzt wirklich einen großen Laden nimmst, wie Siemens oder AEG oder was auch immer, die ja mehr oder weniger nicht mehr in den Händen sind, in denen sie mal gegründet worden sind, das ist irgendwo klar, aber natürlich auch nicht mehr so ganz, wie es nach dem Krieg der Fall war, dann sind es einfach nur noch Aktien, spekulierte und aktiengeführte Unternehmen, die, da geht es wirklich nur noch darum, dass der Anleger... Aber das kannst du sagen, ist überall auf der Welt so. Also ich meine, das erklärt jetzt nicht, was du meinst, den Niedergang des deutschen Ingenieurwesens, weil die Firmen jetzt in, weiß ich nicht, amerikanisches Kapital oder englisches oder wie es egal ist. Na, ich glaube, so einfach ist die Erklärung noch nicht zu finden. Man wird das ist sicherlich ein vielschichtiges Problem, aber es ist ein, für mich ist es ein sehr bedrohlicher Zustand. Ein Zustand, der zum Beispiel dazu führt, dass ich schon noch, zwar mit einem auch weinenden Auge, aber irgendwo auch verstehen und akzeptieren würde, wenn jetzt meine Kinder beispielsweise sagen würden, also hier so in Deutschland sehen wir nicht so richtig die Perspektiven, wir würden eher im Ausland arbeiten, eher unsere Arbeitskraft und unser Know-how, unser Wissen im Ausland irgendwie versuchen zu einer Lebensgestaltung zu entwickeln. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich sage, eigentlich schade drum, ne? Also junge Leute oder überhaupt Leute, die weit auf sich halten oder die Ahnung haben und die wir eigentlich brauchen, die würden jetzt, glaube ich, in der Situation eher Deutschland den Rücken kehren, als hier ihre Arbeitskraft zu investieren. Wo würdest du hingehen, wenn du dein Kind wärst? Das ist schwer zu sagen, das hängt ein bisschen von den Jobs ab. Skandinavien zum Beispiel, England, USA möglicherweise, vielleicht auch Südamerika, keine Ahnung. Also, ja, ich denke, man kann überall auf der Welt eher arbeiten und in Ruhe lassen, in so einer produktiven Ruhe. Also jetzt nicht so, leckt mich alle am Arsch, ich arbeite nicht, sondern ich arbeite und dafür werde ich auch anerkannt. Aber ich werde nicht an jeder Stelle rumgeschubst und vor allen Dingen macht man sich, glaube ich, in anderen Ländern nicht ganz so gegenwärtig die Hölle heißt, so wie wir das ja nicht mal tun. Aber so was, sagen wir, wenn du jetzt USA sagst oder England, meinst du, sind jetzt wirklich irgendwie so diese, dass es da gemütlich, schön, prima, in Ordnung, ordentlich und gerecht zugeht und effektiv? Diese Gerechtigkeitszugriff ist ein bisschen kompliziert, aber ich sag mal, meine Tochter ist jetzt gerade in den USA für ein Jahr, was ich da so sehe, ist halt, dass die Leute sicherlich nicht weniger hart arbeiten, als wir jetzt so in unserer Familie gewohnt sind, sag ich jetzt mal, dass ich selber auch arbeite. Aber ich glaube schon, dass sie am Ende eine höhere Anerkennung für ihre Arbeit erfahren. Für die harte Arbeit, die sie leisten. Wisst ihr? Also in der Form, dass bestimmte, also das ist jetzt sehr weitführend, aber dass zum Beispiel bestimmte, man sagt jetzt Steuersystem oder einfach auch so staatsgeführte Systeme oder vom Staat initiierte Systeme nicht vordergründig dazu da sind, die Leute mehr oder weniger zu gängeln oder platt zu machen, sondern wie das eben hier doch mittlerweile erscheint, oder zu behindern, sondern ja, bestimmte Dinge, die gemacht werden müssen. Ich sag mal, wenn ich in den USA irgendwo ein Haus besitze, dann zahle ich meine Grundsteuer halt vorrangig für die Bildung. Das heißt, in dem Ort, in dem ich wohne oder in dem ich mein Haus besitze, weiß ich im Grunde genommen nachvollziehbar, dass die Grundsteuer, die ich da bezahle, in die nächstliegende Schule investiert wird, weil die Gemeinden für ihre Schulen selber verantwortlich sind und die eben sponsern und von bestimmten Mitteln finanzieren. Aber jetzt redest du aber so ein bisschen wie so Politiker reden, die sich dann irgendwie überall immer das irgendwie passende gerade rauspicken. Also auf der anderen Seite hast du da irgendwie kein funktionierendes Gesundheitssystem, du hast eine viel, viel schlechtere soziale Grundsicherung, du hast irgendwie viel komplizierte, schwierige Rentengeschichten und so was alles. Also das muss man doch irgendwie auch in Rechnung stellen. Man kann doch nicht sagen, naja klar, wenn man hier im Dorf lebt und dann zahlt man seine Steuern an den Jedi da in den Dorfkonsum oder da in die Schulerin oder sowas. Das ist natürlich irgendwie ganz schön, aber jetzt, wenn man es jetzt irgendwie so dann so Summe drunter zieht, das sieht ja dann vielleicht doch nicht ganz so idyllisch aus. Gut, na idyllisch nenne ich es ja auch nicht. Nee, aber ich meine, weil jetzt irgendwie soziale Absicherung, Gesundheitssystem, Alter und so eine Fragen betrifft. Es wird ja bei den Amis jetzt, glaube ich, nicht, also da träumen ja wahrscheinlich irgendwie ein Großteil der minderbemittelten Amerikaner eher von deutschen Verhältnissen. Weil die deutschen Verhältnisse vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Oder die Verhältnisse, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht das Gesundheitssystem schönreden oder sagen, die Rente ist sicher, aber ich finde, ein funktionierendes Gesundheitssystem, eine halbwegs funktionierende Infrastruktur, ein halbwegs funktionierendes soziales System und Rente, was da alle zu kritisieren und auseinanderzunehmen, das finde ich, also da würde ich nicht sagen, dass es nicht zeitgemäß ist. Da habe ich irgendwie keine Lust auf amerikanische oder chinesische oder indische Verhältnisse hier. Nur aus dem Grund, weil, ey, dann sind die Leute aber auch motiviert zu ackern und ihr Beste zu geben und so. Das soll ein gut, aber dann sollten wir eben gerade dafür eintreten oder auch dafür antreten und uns nicht gegenseitig immer wieder die Köpfe einschlagen und Wer ist denn uns gegenseitig? Wer denn wen? Also zum Beispiel die Leute, die Verantwortung haben und nicht gewählt oder in der Lage sind, diese Verantwortung auch zu tragen. Das ist doch der Gentleman. Ja, aber das muss man dann genau sagen. Wer ist es denn? Ja, das weiß ich. Ich habe jetzt keinen Namen, weil ich arbeite selber jetzt selbstständig. Wenn ich einen Chef hätte, könnte ich wahrscheinlich auch diesen Chef benennen und könnte sagen, werden bestimmte Entscheidungen werden eben nicht getroffen, sondern werden irgendwo hin verschoben oder... Ja, aber das ist jetzt ein bisschen abstrakt, bestimmte Entscheidungen. Meinst du jetzt politische Entscheidungen, meinst du jetzt wirtschaftliche Entscheidungen? Meinst du jetzt irgendwie SPD, Linkspartei, CDU, meinst du Siemens, meinst du Ackermann von der Deutschen Bank? Wen meinst du jetzt? Das kannst du in der Industrie finden, dieses Problem. Und das findest du auch in der Politik genauso. In der Politik ist es für uns besser sichtbar, weil man ja darüber Nachrichten erhält, aber in der Industrie ist es auch nicht anders. Nimm doch einfach dieses Problem. Nimm doch jetzt einfach zum Beispiel Gesundheitsreform. Nimm diese Reizwort Gesundheitsreform. Kenne ich mich, wie gesagt, im beruflichen Klinik ein bisschen aus, weil ich eben in der Branche auch ein bisschen arbeite oder damit zu tun habe. Ist doch einfach so, dass niemand in unserem Lande den Arsch in der Hose hat, zu sagen, okay, wir können uns bestimmte Dinge im Gesundheitssystem leisten. Auf der anderen Seite bezahlen die Versicherten eigentlich viel zu viel Beitrag für das, was sie bekommen. Also lasst uns wirklich eine Reform machen. Und das ist in meinen Augen nicht möglich in Deutschland, weil wir in Deutschland einfach eine große Zahl von Pharmakonzernen haben, die als Lobbyisten auftreten in dieser Schiene und die einfach nicht zulassen, dass es grundlegende Reformen gibt. Das kannst du genauso mit einer Steuerreform durchexerzieren. Das wird es nicht geben in Deutschland. Also die Hoffnung habe ich wirklich nachhaltig verloren seit den letzten Reformversuchen der letzten 10 Jahre. Aber wer kann denn daran was ändern? Ja, im Grunde genommen kann es nur das Volk selber. Aber das ist ein Thema, was ich nicht optimistisch, so sage ich jetzt mal. Das ist tatsächlich im Prinzip, wenn die gewählten, unsere gewählten Vertreter des Volkes, als des Volkes Stimme tatsächlich erkennen könntest, wenn sie ihren Job machen würden, dann würde das ja schon passieren. Dann wäre ja sozusagen der Wählerwille tatsächlich in der Regierung. Das ist er aber nur so lange, bis die Wahlen vorbei sind. Ich habe jetzt auch keine Antwort darauf, aber ich meine, auch das Volk ist natürlich ein etwas ominöser Begriff. Zum Volk gehören auch die Vertreter der Pharmakonzerne und die chronisch Kranken und die Ärzte und die Arzthelferinnen und die Krankenkassenangestellten. Und die haben alle wahrscheinlich sehr unterschiedliche Interessen, oder? Und sind irgendwie ein Volk. Gut, die sollen aber einfach nur ihren Job machen. Verstehst du? Jeder soll in seiner kleinen Umgebung die Entscheidung, die er zu fällen hat. Na, macht der Pharmalobbyist, macht doch seinen Job. Er arbeitet als Pharmalobbyist für die Pharmakonzerne. Ja. Ja. Okay. Ja, er macht seinen Job. Er macht ihn offensichtlich extrem effizient. Ja. Ja, also das Problem ist ja nicht, dass die Leute ihren Job nicht machen, sondern dass vielleicht die falschen Leute den falschen Job machen hin und wieder. Und dann muss man vielleicht über die falschen Leute reden und über den falschen Job. Und dann muss man wahrscheinlich irgendwie über die Fahrbahnkonzerne reden oder, also weiß ich nicht, ob es jetzt daran liegt. Aber an vielen Punkten muss man genau, glaube ich, wirklich darüber dann reden. Ja, naja, ich sag mal, das ist ja auch richtig. Jeder sollte klein, also das, was mir zum Beispiel auch am Herzen liegt, auch auszudrücken, ist, dass jeder in seinem Verantwortungsbereich, den er selber auch überblicken und verantworten kann, weil die fremden Verantwortungsbereiche, die können wir nicht überblicken und wir können auch den Job der Politiker nicht überblicken, das behaupte ich mal so. Dass also im Grunde jeder einfach nur ein Stückchen diese Eigenverantwortung, die er hat, besser wahrnehmen müsste, um es letztendlich wieder dahin zu führen, dass keine Träger vom Scheißer Hauptbahnhof fallen und dass unser Magnetschwebebahn nicht von der Schiene fällt und wir solche Dinge, die wir jetzt einfach versemmelt haben in den letzten Jahren, das darf einfach nicht passieren. Es sind so viele No-Gos passiert in der Wirtschaft. Die wären, denke ich mal, vor 50 oder 100 Jahren in Deutschland so nicht möglich gewesen, weil es Leute gegeben hätte, die ihre Verantwortung wirklich wahrgenommen hätten. Ich weiß nicht, also wenn man jetzt irgendwie die Statistik der deutschen Eisenbahnunglücke in den letzten 100 Jahren ankickt, dann ist wahrscheinlich jetzt irgendwie die Träger, die da vom Hauptbahnhof runtergefallen sind, nicht die größte. Nee, das Prinzip, was dahinter steckt, ist aber der Eklat schlechthin und ein Ausdruck dessen, dass wir uns in einer sehr bedenklichen Schieflage befinden, die wir sicherlich noch zum Guten wenden können, aber nur, wenn jeder seine Verantwortungsbereiche wirklich auch wahrnimmt und nicht einfach nur die Kohle kassiert von den Entscheidern, die wir beschäftigen, sondern einfach auch die Entscheidungen dann auch trifft und denen letztendlich auch dafür gerade steht, wenn er mal eine Fehlentscheidung trifft. Verstehst du? Du weißt doch, wie so was läuft. Da wird so ein Bahnhof geplant, so. Und der Typ, der letztendlich, was weiß ich, die GmbH gründet, die ganzen Planungsbüros beschäftigt, die das Ding letztendlich wirklich zeichnen und planen, der hat doch von dieser ganzen Kiste überhaupt keine Ahnung, sondern der macht einen Job, für den er wahrscheinlich zu viel Geld bekommt und am Ende nimmt er aber die Verantwortung, die er trägt, nicht wahr und setzt sie auch tatsächlich nicht um. Könntest du den, warte mal, jetzt nur mal so, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, was du sagst, oder ich kann den irgendwie, also hab davon irgendwie definitiv zu wenig Ahnung, aber könntest du dir nicht vorstellen, dass genau diese Argumentation jemand von dir behaupten könnte? Nö. Dass du so einer bist? Nö. Ja, nur weil er dich nicht leiden kann, möglicherweise. Ach so, ja gut, das ist oder weil du jetzt irgendwie bei dem Fehler gemacht hast. Dann sagt er, naja, der Typ, der sitzt doch bloß da, will da sein Geld kassieren und so. Oder ackert wie ein Irrer, um möglichst viel Geld zu verdienen und hat dann irgendwie nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeit an den richtigen Stellen oder sowas. Ja gut, das kann man immer mal. Du meinst, das ist so immer dieser Punkt, naja, da sitzen Idioten, also naja, da kommt man irgendwie nicht so richtig weiter, habe ich den Eindruck. Gut, richtig, weil wir das Problem ja nicht wirklich, das ist sehr vielschichtig und man kriegt das wahrscheinlich auch viel zu bewirkt, aber ich sag mal, meinst du denn nicht, dass es tatsächlich so ist, dass eigentlich nur jeder seine Verantwortung, die er trägt, in welchem Umfeld auch immer, da gibt es tausend Beispiele, ein kleines bisschen ernster nehmen müsste, als es momentan passiert und vielleicht einfach nicht eher jammern und sagen, es ist ja alles so furchtbar, sondern sagen, Mann, ich jeder für sich in seinem Bereich sollte einfach nur 10% ernsthafter arbeiten oder ernsthafter seine Verantwortung auch wahrnehmen, und dann würde es uns doch schon wieder eine ganze Menge besser gehen. Meinst du nicht, dass man die Formel zumindest gelten lassen kann? Ich glaube nicht, dass die Formel einem weiterhilft, wenn man sagt, alle sind jetzt ein kleines bisschen besser. Das ist so ein bisschen dieses Subotnik-Prinzip. Weißt du, wir fegen alle am Samstag mal die Straße und dann leben wir in einer besseren Welt. Ich glaube nicht, dass es wirklich funktioniert. Ich glaube, wenn, dann muss man wahrscheinlich, da jetzt dann sicher ein bisschen tiefer, muss man schon irgendwie überlegen, in was für einer Welt will man leben. Meinetwegen, was jetzt irgendwie Gesundheit, Gerechtigkeit, soziale Dings betrifft. Und fragen... Verstehst du, vorhin ruft einer aus Sachsen-Anhalt an und sagt, ah, uns im Osten geht's ja irgendwie so schlecht. Er muss irgendwie total ackern, weil wenn er seinen Job verliert, stehen draußen 1000 andere. Vielleicht ist das irgendwie, einerseits entspricht das genau dem, was du willst. Da ackert dann einer, da hebt sich einer Mühe, weil er irgendwie Schiss hat. Aber vielleicht ist das irgendwie auch nicht das Erstrebenswerte, dass einer aus Schiss so arbeitet. Nee, aus Schiss ist ja auch blöd, oder? Naja, aber so ist es doch dann für den. Für den ist es so, ja. Für den ist es so. Und von daher muss man vielleicht irgendwie anders überlegen, wie Leute Lust an ihrem Leben, an Verantwortung übernehmen bekommen können. Und vielleicht reicht es da irgendwie ein bisschen tiefer, diese Frage von Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht ist es irgendwie schon ein bisschen seltsam, wenn es Jobs gibt, wo Leute so viel verdienen wie 1000 Krankenschwestern. Ja, ne, das kannst du dann irgendwie nicht mehr erklären. Und dann, ja, und die dann aber auch die Entscheidung nicht fällen, ne? Also ich sag mal, du hast ja... Die fällen die Entscheidung. Die haben dann aber eben natürlich irgendwie andere Interessen oder andere Interessenswahrnehmung, wo man dann sagen kann, in der Innenwahrnehmung ist es auch richtig. Ein Ackermann, der hat doch völlig recht. Der sagt, er muss die Bank effizient gestalten, sonst können wir in der Welt nicht bestehen, sonst können wir hier, weil du sagst, Amerika, die amerikanischen Banken, die arbeiten hocheffizient, oder englischen, da müssen wir mithalten, wir müssen 6000 Leute entlassen. Die verursachen irre Kosten, und das ist irgendwie mit dem Computer oder mit irgendwie einer effizienteren Arbeitsstruktur und wenn jeder seinen Job besser macht, effektiver zu erledigen. Und der hat völlig recht. Da steigt irgendwie der Aktienkurs, da steigt die Effektivität der Arbeit, da wirtschaftet die Deutsche Bank wunderbar. Hat er wirklich recht, ja. Hat er recht, ja. Ja, und hat er recht? Nee, hat er nicht recht. Ja, klar hat er recht. Also, aber ich meine, er macht seinen Job genau in der Art und Weise, wie du von ihm verlangst. Nämlich das, wofür er zuständig ist, möglichst gut zu machen. Und er macht es möglichst gut. Das stimmt. Und wird dann irgendwie richtig fett bezahlt. Vielleicht ist es gut machen, ja nicht das Gute. Aber warum macht es? Naja, aber warum machen es denn zum Beispiel eine Reihe von Politikern nicht? Warum? Die machen es doch auch anders. Die machen es nicht so, wie du das willst. Aber die machen es. Das ist immer so einfach, denen zu unterstellen, dass sie nur Scheiße machen wollen. Oder Scheiße machen oder keine Ahnung haben. Das weiß ich auch nicht. Also ich will das jetzt irgendwie wirklich nicht entschuldigen, aber vielleicht reicht es eben auch nicht aus, was die an Rückmeldungen von uns oder von den Wählern oder aus der Bevölkerung kriegen. Kickt man sich eben an Gesundheits. Warum kommt man denn nicht an die Pharmakonzerne? Tja, das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich letztlich sind es da weniger, oder? Vielleicht, weil das einfach noch keiner so richtig probiert hat, oder? Vielleicht, weil noch keiner richtig mitgekriegt hat. Weil man sich dann immer erzählen lässt, ja, schuld sind die doofen Politiker oder irgendwas. Ja, die haben ja letztendlich nicht wirklich Macht, aber wenn sie ihren Job machen würden, dann hätten sie zumindest, welcher Politiker in Deutschland ist denn in den letzten 10 Jahren durch eigene Zutun an eine Grenze gestoßen, wo er, obwohl er was Gutes erreichen wollte, einfach nicht Gutes mehr erreichen konnte, weil er einfach... Ich würde sagen, jeder. Ich würde ihnen erstmal unterstellen, dass sie schon mal Gutes wollen und dann irgendwie mal auf die Reihe kriegen. Und dann hält man sie im Nachhinein leicht für Idioten. Für Deppen, ja. Ja, das stimmt schon. Nee, das ist zu pauschal. Das kann man so nicht diskutieren. Ich denke, um es konstruktiv zu machen, du meinst nicht, dass es so ist, dass jeder so ein bisschen seinen Verantwortungsbereich überdenken sollte und nicht bloß immer sagen, ach Mensch, ich mache hier Freitag ab 1 macht jeder seins und ich habe ja einen Job und dann kann ich mich zurücklehnen und ein bisschen aufpassen, dass ich nie entlassen werde, aber die Kohle stimmt schon und gibt es den Weihnachtszeit. Und so, meinst du nicht, dass die Mentalität uns letztendlich ja doch irgendwie nicht so richtig zu Gesicht steht? Na, andererseits ist vielleicht eine bestimmte Form von Asozialität das Soziale. Wenn die jetzt alle besser arbeiten, dann werden ein paar andere wieder nicht mehr gebraucht, wir sind wieder mehr arbeitslos. Im Grunde ist doch, je schlechter sie arbeiten, umso mehr Arbeitende werden gebraucht, umso geringer ist die Arbeitslosigkeit. Zum Beispiel. Oder? Wenn jeder nur die Hälfte macht von dem, was er machen kann, dann muss gleich noch einer eingestellt werden. Wäre doch vielleicht auch die Lösung. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Ansatz, den du in den USA auch hast, ne? Also du hast ja im Prinzip jeden Verkäufer, der ist ja eigentlich dreifach besetzt, wenn du so willst. Ja, aber dafür irgendwie ein Drittel bezahlt. Und dafür haben sie dann wieder drei Jobs und arbeiten dann 15 Stunden am Tag. Das ist auch nicht so irre erstrebenswert, oder? Um das zu verdienen, was man woanders in 8 Stunden vielleicht verdient, was immer noch nicht so viel ist. Hm. Naja, gut, vielleicht brauchen sie aber auch nicht ganz so viel zum Leben, beziehungsweise müssen nicht ganz so viel abheben wie wir. Also ich frage mich immer eher, wie das irgendwie so auseinander, wie das so auseinandergehen kann. Das auf der einen Seite, dass das irgendwie wirklich, also so weltweit sowieso, aber auch, also bei uns irgendwie, jetzt wissen wir wirklich 4 Millionen Leute, die draußen im Regen stehen irgendwie. Mhm. Und dann andere, denen es Bombe geht. Spazier mal durch München oder durch Düsseldorf oder irgendwie kick dir das an, wo du denkst, was fahren die für Autos? Das kostet ja. Doch, dafür müsste man doch irgendwie anderthalb Jahre arbeiten oder 2 Jahre arbeiten oder 3 Jahre arbeiten. Wie funktioniert das? Mhm. Das ist irgendwie das, was mich dann eher nachdenklich macht, wo ich denke, das stimmt dann auf dem Level grundsätzlich was nicht, was vielleicht mit dem zu tun hat, was du gesagt hast. Ja, das ist aber bloß Geld. Aber das ist irgendwie nicht nur. Das ist doch nur Geld. Nur Geld ist gut. Ja, gut. Das würde mir erstmal reichen. Das ist doch viel akkumuliert worden, denke ich. Nein, ich meine, das ist nicht nur Geld, sondern das ist doch irgendwie auch Sicherheit, das ist doch irgendwie Souveränität über sein Leben bestimmen zu können, das ist irgendwie Angstfreiheit. Das ist es doch. Das ist irgendwie Spaßmöglichkeit unter anderem. Also ja, klar macht die Geld nicht alleine nicht glücklich, aber kein Geld macht doch keine verdammt unglücklich machen. Da hast du wohl recht. Jetzt kenne ich auch zu Genüge. Jetzt sind wir aber echt vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Jetzt sind wir ein bisschen vom Niedergang des deutschen Ingenieurwesens abgekommen, aber genau. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Kannst du wohl sagen, wir sind eine klassische Männergruppe. Schön, dass wir drüber geredet haben. Naja, ist ja auch ein hartes Thema, wisst ihr? Genau. Männer. Du hast ja jetzt auch nicht so die genaue Zielvorgabe, aber hast du ja auch nicht gemacht. Genau. Trotzdem war es schön, dass du mal wieder Tamara gespielt hast und ich höre dir noch ein bisschen zu und ich wünsche dir noch eine gute Sendung. Okay, danke schön. Tschüss. Mach's gut, ciao. So, dann hier nochmal PJ Harvey aus den wunderbaren John Peel Sessions. Thank you. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. So, halbautomatischer, apropos halbautomatischer Anrufbeantworter. Ist er schon hier? Nee. Ach, ich dachte, der sei schon... Ist er schon fertig, David? Nee, na, der kommt gleich. Aber wie gesagt, ihr könnt auch noch anrufen. Das Band mit euren Anrufen aus der letzten Woche wird dann demnächst zu hören sein. Hallo, wer ist denn da? Wir telefonieren ja noch ein bisschen weiter. Ja, hallo, hallo. Ja, hier ist Micha. Micha? Ja. Jetzt, jetzt machen wir gleich weiter mit dem deutschen Ingenieurswesen, oder? Nee. Du hast mir eine Frage gestellt. Und ja. Ich habe keinen Internetanschluss und ich kann die, denke ich, trotzdem beantworten. MySpace oder was? Nee. Ach so, wann die Zahl der Toten, nee, oder wann die Zahl der Lebenden die Zahl der Toten überschritten hat, na, oder was? Sagen wir nicht wann. Also, woraus ich die Weisheit hier schöpfe, ist ein Buch von einem Herrn Christoph Drösser. Ja. Schreibt in der Zeit diese Stimmt-Kolumne. Mhm. Und da steht drin, dass also bisher 80 Milliarden Menschen geboren wurden. Und jetzt 1990 steht da also ja? Ja, vor 16 Jahren waren dann 5,3 Milliarden lebend und 75 Milliarden waren tot. Ah. So. Und dazu kann man noch sagen, weiter geht hier, von den Toten entfallen 40,9 Milliarden auf die Zeit nach Christi Geburt und 34 Milliarden auf die vielen Jahrtausende davor. Und da wird ja noch eine Fehlerabschätzung. Da sind wir wieder ein bisschen in Richtung. Ach, das heißt, ihr habt schon vor. Gewissermaßen vor der Zeitrechnung. Ja, vor der Zeitenwende, ja. Ja, mehr Leben als Tote. Als in den 2000 Jahren danach, ja. Ach so, als in den 2000 Jahren danach. 34 Milliarden Tote, ihr habt es schon bei Christi Geburt, sagst du? Nee. Nee, normal. Also 40 Milliarden ja? sind. Ach so, doch. 40 Milliarden sind auf die Zeit nach Christi Geburt. Ja. Entfallen und 34 Milliarden. Auf die vielen Jahrtausende davor, so steht es hier. Aha, ja. Das heißt also, grob würde ich mal sagen, um das Jahr Null rum müsste das dann so halbe gewesen sein, ne? Nee. Nee, Quatsch, nee, das ist ja blöd. Nee, ja nicht. Da gab es 40 Milliarden Tote oder 34 40. Milliarden Tote und nee. Gelebt haben vielleicht 800 Millionen oder so. Ja, wenn so viel überhaupt, ja. Ja, ja, ja. Das heißt also. Also muss dann doch deutlich irgendwie so 2000 vor der Zeit vor Christus gewesen sein. Ja. Krieg mal einer an. Ach, ich hätte gedacht, dass es viel später gewesen sei. Na ja. Gut. Wie hast du das jetzt aus dem Stand? Konnte mich entsinnen, dass ich das schon mal gelesen habe. Und dann hast du deine Zeitungsausschnittsammlung? Nee, ich habe die gesammelten Kolumnen hier zu Hause. Also das ist ja als Buch rausgekommen. Ach so. Ja. Wo man sich dann manchmal fragt, ob das nicht so auch in dieses Handbuch unnützen Wissen drin kommen könnte, weil meine, muss man nicht wirklich wissen. Ja. Aber. So Sendung wie Sprechfunk ist es dann ja jetzt nützlich, sowas. Ist es dann hin und wieder nützlich, sowas zu wissen, genau. Wie heißt denn das Buch? Das heißt, stimmt's, noch mehr moderne Legenden im Test. Das ist ja. Band 3 davon. Ah ja. Und den kaufst du dir immer, weil du gerne über unnützes Wissen verfügst. Ich denke, ich verfüge nur über unnützes Wissen. Ach echt? Ja. Wieso denn das? Naja. Weil so eine Sachen, die hier drin stehen, die bleiben irgendwie besser haften als Sachen, die haften bleiben sollten. Was würdest du denn gerne wissen? Aber das wäre im Grunde, ist doch das zum schöne Beispiel, Wissen ist doch das Unnütze, oder? Nee, aber. Nee? Naja. Naja, du fragst dich für welche Anwendungszwecke. So als ja. Partywissen ist das natürlich sehr gut. Also da kann man dann damit kämpfen, warum Cola und Salzstangen gegen Magenverstimmung helfen. Ne? Ach so, hier auch drin. Warum? Soll ich das jetzt vorlesen? Ja, nee, aber kopieren und du weißt das jetzt nicht. Aber es stimmt, ja, oder was? Na, im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass es sozusagen den Elektrolythaushalt im Menschen wieder ausgleicht. Ah, ja. Also man hat Salz, man hat ein bisschen Säure in der Cola, da ist ja Phosphorsäure drin und so. Ja. Was bist denn du vom Beruf? Chemiker. Chemiker? Ja. Und bist mit deinem chemischen Wissen unzufrieden? Nee. Jo. Ja, ehrlich? Jo. Was macht man jetzt als so normaler Chemiker? Als normaler Chemiker? Schuhcreme. Nee. Geht aber fast in die Richtung. Ja? Ja, Anstrichstoffe. Zusatzmittel für Anstrichstoffe. Die entwickelst du oder wie? Oder beaufsichtigst du das? Nee, ich entwickle sowas selber. Stehe selber im Labor und koche dafür Sachen. Aha. Ja. Rätselhaft. Da fährst du Tag für Tag in ein Labor. Na, das ist ja nicht meins, ja. Ja, gut. In ein Labor. Und hast du denn, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren richtig Fortschritte gemacht? Ich arbeite in diesem Labor erst seit ungefähr einem Vierteljahr. Ach so. Ja. Und so grundsätzlich, was dein Blick auf Anstrichstoffe betrifft, wurden da in den letzten 10 Jahren wirkliche Fortschritte gemacht? Also Fortschritt auf jeden Fall, ja. Aber das sind nicht die Sachen, die jetzt irgendwie die Menschheit weiterbringen. Das bringt einigen Leuten ein bisschen mehr Geld in der Tasche, das macht, dass Häuser länger nett aussehen. Aber, naja, das ist doch schon mal. Aber um mal jetzt ganz elegant zu dem Thema, was sozusagen vorhin mit den Menschen, ich habe den Namen nicht mehr. Deutsche Ingenieurswesen. Genau, mit dem verhandelt wurde. Carsten. Hm? Was ich Lust, Carsten, genau, aus Potsdam. Was der gesagt hat, war ja, dass wenn jeder seine Partikularinteressen stringenter verfolgen würde, dass es dann allen besser ginge. So, das ist irgendwie das Motto, wenn jeder an sich selbst, oder wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und ja. Ich denke, das ist genau der Knackpunkt, warum mit ihm nicht klappt. Weil ihm jeder nur an sich denkt. Ja, ja, ich glaube, er hat es nicht ganz so gemeint, aber das wäre wahrscheinlich der Effekt eigentlich dessen, das ist der Effekt, was passiert. Ich meine, du hast doch die Beispiele dafür genannt. Politiker verhalten, die machen genau das, was er eigentlich gefordert hat. Die machen ihre Aufgabe richtig. Ihre Aufgabe ist, die wollen wiedergewählt werden. Also verhalten sich so, dass sie wiedergewählt werden. Also selbst ja diesen Spruch von Bismarck, dass also nirgendwo so gelogen wird wie vor der Wahl, während und nach der Jagd. Da ist ja irgendwas dazwischen noch. So. Also so verhalten die sich doch im Wesentlichen. Klar, kann man jetzt nicht das Kind mit dem Bade auskippen, oder sollte man nicht. Das sieht bestimmt auch welche, die machen das aus innerem Antrieb und haben da Ideale, die sie verfolgen, aber ich denke, es gibt auch Politiker, die sich sozusagen so verhalten, die machen ihre Hausaufgaben, wie man so schön sagt. Das ist ja auch das ist ja so eine Formulierung, wo sich ja mir die Haare zu Berge, wo mir die Haare zu Berge stehen. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht oder nicht gemacht. Ja. Das sind so Wendungen, wo mich doch Frösteln ankommt. Ja. Das ist ja doch auch mal ein Thema für so eine Volksbühnenabende. Wenn Wendungen, bei denen dann das Frösteln ankommt? Ja. Also sozusagen so Plattitüden im Politikerdeutsch. Liegt wie Mehltau über Land, über dem Land. Reformunfähigkeit. Ja. Genau. Ein Schritt in die richtige Richtung. Und so weiter. Schulterschluss. Ja, genau. Ja. Okay, wir verfutzeln uns in der heutigen Sendung irgendwie. Ja, ja, aber es liegt, doch, es liegt an mir. Weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Da können wir jetzt sozusagen einen Schulterschluss. Genau. Okay, danke für deinen Anruf. Bitte, bitte. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist Mario. Hallo, Mario. Ja, mir steht's bis hier, weil die ganze Welt aus den Fugen geraten ist. Mensch, Meier, ja. Du ziehst jetzt so eine Shakespeare'sche Dimension hier. Mensch, Meier ist genau das richtige Stichwort. Wieso? Na, stell dir doch mal vor, da haben die irgendwann bei der BVG den Fahrpreis von 30 auf 50 Pfennig erhöht. Jetzt hast du ja eine Tonsteine-Scherben-Referenz gemacht, oder? Genau. Und was passiert? Es passiert gleich ein Lied dafür. Was ist aber jetzt passiert? Bei Hartz IV und all dem Mist? Gibt es da irgendwie eine Resonanz, dass daraus ein Lied gemacht wird, um eine Bewegung zu inszenieren oder irgendwie was? Das mal künstlerisch zu verarbeiten und auf den Punkt zu bringen. Hast du den Eindruck, dass das überhaupt gar nicht passiert? Ja, habe ich den Eindruck. Habe ich genau den Eindruck. Ja? Ja. Oder kennst du irgendwie ein Lied, was Hartz IV bearbeitet? Muss ich jetzt mal überlegen, aber. Naja, ja, doch, aber das sind dann. Also, damals war es doch einfacher, da war die Welt überschaubarer, oder? Da haben eben mal Tonsteine, Scherben, wir haben es ja heute gesungen und dann haben es alle gehört. Oder alle, die es hören wollten, konnten es hören. Ja, warum? Na, ihr habt doch heute noch Leute, die ein Instrument halten können, oder nicht? Ja, aber warte mal, ich muss jetzt mal. Ich überlege gerade, ob ich jetzt quasi so eine Musik dabei hätte, aber zu Hause habe ich sie schon. Sowas wie Superpunk. Hallo, Herr Fabrikant? Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Naja, nee, siehst du. Soll ich denn sowas hören? Wo wird denn sowas mal gespielt? Naja, muss ich wieder mal spielen. Ja. Da spiele ich ja auch manchmal schon. Ja. Ja. Du bist ja da eine Hilfe dabei. Ja. Aber ja. Wo hört man sonst sowas? Dann die ganze andere Kacke hier. Dieser Steuermist. Man darf ja nicht vergessen, der könnte jetzt Bundeskanzler sein. Heutzutage sägen sie ihm die Füße ab, der darf da nicht mal der Vorsitzende der Partei sein. Ja. Ja, also. Na, aber das gehört da dazu, das passiert doch mit jedem immer irgendwann. Na klar, oder? Die haben für jeden irgendwas und wenn der irgendjemand nicht mehr passt, dann kommt da irgendwas aus der Schublade und Zeugs. Ja. Und das ist eben das, was hier bis hier steht. Und, das ist ja genau das. Ja. Und, das ist ja das. Und dann ist ja das eben auch der, man soll keinen Spaß mehr haben. Du sollst heutzutage keinen Spaß mehr haben. Es wird alles unternommen, du hast keinen Spaß mehr. Meinst du? Ja. Wer denn? Wer steckt denn dahinter? Das weiß ich nicht. Das geht doch mit der Raucherei los. Fängt damit an, dass da auf einmal draufsteht, Rauchen tötet. Ja. Das wieder wie es vorher auch, ob das da draufsteht oder nicht. Geruchst ja trotzdem, ich rauche ja auch weiter. Mein Gott, was soll mir aber ich fand das einen Fortschritt, schön, dass da drauf stand, Rauchen tötet. Gut, das nächste ist, dass es auf der Bierpulle steht. Das nächste ist, dass es auf der Schnapspulle steht. Das ist ja der nächste Schritt. Ja, da hat das man bereitet uns meinst, ja nur darauf vor. Hat man überhaupt gar keinen Spaß mehr an seinem Leben. Dass man keinen Spaß mehr hat. Das ist ja alles eins. Ja. Denn wenn erstmal fängt es mit dem Rauchen an. Denn erstmal fängt es an mit den kleinen Schildchen auf den Schachteln. Ja. Dann werden die Orte, wo man rauchen darf, kastriert. Ja, also Bahn, Kneipe, Restaurant, alles ähnlich. Du bist auch Raucher. Ich bin auch Raucher. Ja. So, also ich bin ja so hin und her gerissen als Raucher. Einerseits finde ich es auch toll zu rauchen. Und andererseits denke ich aber auch immer, fühle ich mich auch immer so ein bisschen als ferngesteuert von der Arschloch-Zigarettenindustrie. Das ist schon so. Die mixen da rum an den Tabaken und den Geschmacksrichtungen und dem Nikotingehalt, nur um uns dabei zu lassen. Ja, wir sind abhängig. Ja, das ist, ja. Ja, wir sind süchtig. Ja, ja, okay. Ja, alles klar. Ja. Mag ja auch sein. Aber dann muss man sowas auch trotzdem dem Markt doch trotzdem überlassen. Es steht doch jedem frei, eine Kneipe aufzumachen, die rauchfrei ist. Und dann kann man doch die so attraktiv machen, wie geht, dass sie läuft. Ja. Und dann gibt es eben nebenan eine Kneipe für Raucher. Und dann kann doch jeder selber, es gibt zwei Kneipen nebeneinander. Jetzt sprichst du aber wie ein Lobbyist der Zigarettenindustrie. Nee, ich bin abhängig, ich bin ja da, also wie gesagt, ja, ich bin, das ist eben das. Aber das nächste ist dann, das kommt ja dann mit dem Alkohol ja auch. Und es ist ja auch so, du darfst ja nirgendwo öffentlich Alkohol trinken. Ja. Also stell dir vor, du kaufst dir einen Kasten Bier, setzt dich vor Netto hin oder Plus oder wie die alle heißen und willst den da aussaufen. Kannst du ja vergessen. Wieso? Da weiß ich gleich, welche dazustellen und ohne Flasche haben wollen oder was meinst du? Nee, das darfst du ja nicht. Darf man nicht? Darfst du nicht. Darfst du nicht in der Öffentlichkeit einen Kasten Bier trinken? Nee. Wieso denn das? Woher wissen das? Ja, klar, weil wir haben jetzt im Sommer, im schönen Sommer, haben wir im Park gesessen, haben uns einen Kasten Bier auf die Bank gestellt, haben das Wetter genossen, haben aufs Wasser geguckt und schön Bierchen und getrunken. Und dann kam das Ordnungshalber und hat gesagt, das kostet jetzt hier 15 Mark. Quatsch, 15 Euro. Echt? Ja. Trinken in der Öffentlichkeit, hier auf dem öffentlichen Raum und so weiter. Kann ich mir nicht vorstellen. Das sind ja echt amerikanische Verhältnisse. Ja. Da musst du dann auch immer warten. Und hilft dann, wenn man so eine Packpapiertüte um die Bierflasche hat? Hättest du da mal gefragt? Die haben gesagt, das Trinken generell im öffentlichen Raum ist verboten. Aber die meinten schon Alkohol. Die meinten schon Alkohol, ja. Ansonsten diese unerträglichen Wassertrinker, die hopsen ja überall rum, oder? Die sitzen überall rum. Und die werden nicht abkassiert. Die werden nicht abkassiert. Die meinten das Alkohol trinken. Das Trinken von Alkohol im öffentlichen Raum wäre halt verboten und die kriegen jetzt hier 15 Euro. Ach so, dann hätte da, Bier, hätte da Wodka aus Wasserflaschen trinken müssen. Ja, wer redet das denn damit? Ja, so eine Sache vorbereitet. Natürlich, klar, ja, genau. Aber immerhin wieder eine Marktlücke, oder? Farbloses Bier in so Wolwig-Flaschen. Ja, generell, es geht darum, du sollst keinen Spaß mehr haben. Ja, das stimmt. Das ist doch, also es wird doch alles getan, dir ein bisschen Spaß, was du da so machst, dir das zu vermiesen und mit Strafe zu belegen. Mario. Ja. Ich habe jetzt recherchiert und habe doch noch einen Hartz-IV-Song rausgefunden. Das ist sehr schön. Den ich dir widme und schenke. Alles klar. Okay? Okay. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. So. Billy Childish zusammen mit Goods und niemand weiß, was soll der Scheiß. Ich glaube, das trifft ungefähr das, was Mario da beklagt und meint. Der Stein war hier in dessen Freundenland mit dem Taschenrechner in der Hand. Ich Ich schau mich an, dich niemand kommt vorbei. Ich mag die Augen so ein Tassel bis drei. Und niemand weiß, und niemand weiß, was soll der Scheiß. Und niemand weiß, und niemand weiß, was soll der Scheiß. Hinter dem Vulkan, keiner weiß, was wird hier so dann. Wir sahen noch in unseren Taschen und auf den Boden fallen die Leierflaschen. Nobody cares about me.

Garten are you? Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, viel Zeit haben wir nicht mehr. Das war die Telefonnummer. Ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, hallo, wer ist denn da? Hallo, ist Sebastian. Hallo, Sebastian. Wobei, warte mal, ich bin schnell mal für einen halbautomatischen Anrufbeantworter loswerden. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann. 0331 für Potsdam, 70 97 330. Genau. So, hallo, Sebastian. Jo, also mir steht auch bis zum Kopf. Bis zum Hals. Bis zum Hals, ja. Genau, so, gut. Sonst wo auf jeden Fall. Bis hier. So. Jeden Tag mit der Bahn fahren, also mit dem Fernverkehr. Ja. Wohin denn? Zur Schule. Von wo denn nach wo denn? Von Bernau nach Eberswalde. Ah ja. Ach, das ist schon Fernverkehr? Regionalverkehr? Ja, also Regionalverkehr auf jeden Fall. Also nicht S-Bahn halt. Ja. Auf jeden Fall kommt die fast jeden Tag zu spät und manchmal dann auch stundenlang steht man am Bahnhof rum und so wird es auf jeden Fall übel stressig. Hm. Ja, da werden wir jetzt nichts dran ändern, wa? Also das kann man nur so beklagen. Ja, aber das regt mich auf jeden Fall auf. Ja, aber direkten Verbesserungsvorschlag hast du jetzt leider auch nicht, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Nee, nicht wirklich. Oder? Hm. Ah. Und die Leute sind auch noch unfreundlich in der Bahn und so was. Ja, aber du klingst ja jetzt aber auch nicht so freundlich, wie wenn du verspätet bist, oder? Nein. Also aber dann kannst du dich jetzt auch nicht darüber beschweren, dass die anderen auch unfreundlich sind, so wie du ja auch unfreundlich bist dann. Das ist aber ihr Job, freundlich zu sein, denke ich. Ach so, die Bahnangestellten. Ja, die meine ich jetzt, klar. Ach, kann man die mal jobmäßig dazu verdammen, freundlich zu sein? Ja, sonst sind sie da falsch, oder? Ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht haben die auch Probleme. Ja, wahrscheinlich. Oder? Ja, so sieht's aus. Wie man selber ja auch Probleme hat, so sieht's aus. Okay, dann danke ich dir erstmal. Jo, tschüss. Tschüss. So richtig weit gekommen sind wir nicht. Hallo, hier noch eine letzte Beschwerde quasi. Ja, hier ist Caroline. Hallo, Caroline. Ja, weißt du, was mich im Moment so wirklich ärgert? Na? Also, da ist doch im Moment dieser unglaubliche Skandal mit dem Murat Konas, heißt der, glaube ich. Ja. Ne? Der immer so nett als Bremer Türke oder so ähnlich bezeichnet. Als Bremer Taliban wird er immer bezeichnet, trotzdem er gerade kein Taliban ist. Ja, ja, ja, ja, genau. Oder als Bremer Türke, gut, also den meine ich. Und es ist ja wohl bereits ziemlich klar, dass die den übel also im Stich gelassen haben, ja, einfach politisch, ne? Und jetzt steht doch unser Herr Steinmeier, unser Außenminister, richtig? Herr Steinmeier, ich kann mir die Namen schon ja nicht mehr merken, der steht da jetzt in der Öffentlichkeit und sagt immer, nee, es hat keine offizielle amerikanische Anfrage gegeben. Und jetzt ärgere ich mich, weil ja im Grunde schon klar ist, dass das auch ja keine offizielle Anfrage war, sondern offensichtlich was über, weiß ich, weil eine inoffizielle Anfrage, achso, ja. Ja, also genau, um das mal so auf den Punkt zu bringen, das war jetzt eben eine inoffizielle Anfrage, von wem auch immer. Und dass der Steinmeier die Stirne hat, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, ach, das hat ja keine offizielle Anfrage gegeben. Wobei, das, weißt du, diese Art und Weise, wie die sich mit Wortklaubereien aus einer, wie ich doch finde, eklatant schweren moralischen Fehlhaltung rauswinden wollen, das finde ich so schlimm. Da platzt dir der Kragen. Also das ist so ähnlich, wisst ihr, wie damals der Clinton. Da ging es ja Wochen, als da seine Praktikantin nackt um den Schreibtisch getanzt ist und der ihr seine Zigarre reingesteckt hat. Da hat er doch immer monatelang behauptet, er hätte keine sexuelle Beziehung zu ihr gehabt, weil er ihr sein Ding nicht reingesteckt hat. Na, sage mal, das kann doch nicht wahr sein. Naja, das sind jetzt irgendwie zwei verschiedene aber Geschichten. Das ist das gleiche Muster, verstehst du? Ja, aber das ist natürlich. Ja, aber das ist eben Politik, dass man die Hoheit über die Worte hat, oder? So können wir das natürlich sehen. Ansonsten bin ich ja natürlich der Meinung, man sollte seine schlechte Laune zügeln, ja, auch wenn es ganz schlimm ist, zum Beispiel, wenn man stundenlang auf dem Bahnhof stehen muss und der Zug nicht kommt. Ich habe zum Beispiel einen Bus, der mir jedes Mal vor der Nase wegfährt, wenn ich aus der U-Bahn komme. Ja. Da könnte ich mich auch ärgern wie eine Bekloppte, aber was soll es? Deswegen kommt der nächste Bus auch nicht schneller. Also ich finde das, dieses Thema heute insofern spitze, weil schlechte Laune hat ja eigentlich fast jeder, also in dieser Stadt jedenfalls. Es soll ja so noch ein paar arme Völker geben, wo die Leute total entspannt und freundlich sind, weil die einfach. Das ist auch alles ein Mythos, glaube ich. Nein, da ist schon was dran. Ja? Die Urlauber schwärmen ja auch immer, ach, diese Freundlichkeit und diese Gastfreundschaft und so. Urlauber. Und das sind dann aber meistens Länder, wo die Leute wirklich ganz furchtbar arm sind. Also da gibt es auch psychologische Untersuchungen, aber Judith, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. Hier haben die Leute jedenfalls schlechte Laune. Du willst jetzt der Armut eine Lanze brechen, nein, im Interesse der Freundlichkeit sagen, der Berliner. Wobei, da müsste Berliner dann doch irgendwie schon total freundlich sein, oder? Das ist richtig. Insofern fehlen denen jegliche Grundlagen. Denen geht es ja eigentlich noch relativ gut, wenn man sich mal überlegt, wie jetzt so in Flüchtlingscamps. Ach so, nee, ich dachte jetzt, unter deutschen Lager. Verhältnissen. Ja. Sind die doch dann irgendwie höchst verschuldet, arm, aber sexy und unfreundlich. Und unheimlich schlechte Laune. Arm, aber schlechte Laune. Ja, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ja. Erstes Mal ist schlechte Laune unsexy, aber vielleicht sehe ich das ja falsch. Siehst du falsch, glaube ich. Wahrscheinlich muss ich das falsch sehen, weil sonst könnte der nicht stimmen, was der unser regierender Bürgermeister sagt. Also jedenfalls haben die alle schlechte Laune und wissen das ja nicht und halten das für ihren Normalzustand. Aber ich halte ja schlechte Laune immer wichtig als so eine Gegenbehauptung zur Pflicht, gegen die Pflicht, gute Laune zu haben. Das ist richtig, aber die ist eigentlich ja so eigentlich auf so kapitalistisches Verkäufertum abzielt. Ja. Aber inzwischen hat sich das ja total umgedreht. Du hast also so total ausgebeutete Verkäuferinnen, die echt freundlich sind. Ja. Ja. Und die rührt mich immer total. Die geben sich so eine Mühe, obwohl denen wahrscheinlich alles wehtut um 18 Uhr und die wissen Scheiße. Und das ist so unerklärlich. Und 15-jährige Bengels laufen Amok, oder? Die hätten allen Grund dazu? Ja. Das ist doch völlig irre. Genau, das sind eben die Rätselhaftigkeiten. Und deshalb, also ich finde dieses Thema total gut, dass man einfach mal sich überlegt, was habe ich denn überhaupt für Laune? Das machen nämlich die meisten Leute, glaube ich, schon ja nicht mehr. Ja, die lassen einfach ihre schlechte Laune raushängen. Und zwar vor allem die eigentlich, denke ich mal, am wenigsten Grund dazu haben. Caroline, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht dir auch. Ich habe den Eindruck, du hast jetzt bessere Laune als zu Beginn der Sendung. Könnte das sein? Nee, das täuscht. Ach, da bin ich ja beruhigt. Ja, na wunderbar. Tschüss. So. Damit müssen wir jetzt aber endlich mal zum zum Band des halbautomatischen Anrufbeantworters kommen. Ihr wisst ja, ihr ruft hier an. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Da wird es dann auf Band aufgenommen, zusammengeschnitten und David macht dann irgendwie einen schicket, fetziert Band daraus. Das hören wir gleich vorher noch. Eglantine Gusi, Boa Master heißt die Platte, ist 2006 erschienen und der Song heißt Boa. Comme si c'était hier, me voilà dans un film d'aventurière. Ce rose movie, ma foi, est un film plutôt chaud si tu vois ce que je vois. C'est là que tout commence, un bal costumé dans le sud de la France, viking abandonné. Il fume un bon cigare, je fume cigarette. Et la dame au boa, dans les mystères de l'ouest. C'est là que tout commence, un bal costumé dans le sud de la France, viking abandonné. Il fume un bon cigare. New York, Brooklyn, j'arrive. C'est là que tu m'invites, que je pose mon Boeing. Tout va bien vite, ma foi. Car sur un pas de deux à poil sur ton sofa, Dame au Boeing a perdu son boa. Elle va partir en vrille si tu vois ce que je vois. Pour une histoire de fesses, le rêve américain. Pour la conquête de l'Ouest. Dame au Boeing a perdu son boa. Elle va partir en vrille si tu vois ce que je vois. Pour une histoire de fesses, le rêve américain. Pour une histoire de fesses. Oui, Lady Chatterley, c'était moi. Il faut que tu assumes, c'était toi. Dame au boa a tombé le costume. Elle décide d'avouer tout et il faut qu'elle assure. Déclarer sa flamme, c'est ce que personne n'ose. Déclarer sa flamme, c'est ce que personne n'ose. Déclarer sa flamme, c'est ce que personne n'ose. Déclarer sa flamme. Déclarer sa flamme, c'est ce que personne n'ose. Danke für alles, was du für mich getan hast. Du bist der Einzige, der mir jemals zugehört hat, der mir gerade zuhört. Du bist der Einzige, dem ich danken kann. Danke. Danke nochmals für alles. Wunderbar. Gute Nacht. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ja, das schrecklichste Erlebnis ist immer mal mit den Berliner Verkehrsbetrieben zu fahren. Da gibt es sehr, sehr schreckliche Fahrer und Fahrerinnen. Ich bin Boheme, ich bin Boheme, steh erst auf um 10. Ich bin Boheme, steh erst auf um 10. Viel schon ist getan, mehr noch bleibt zu tun, sprach der Wasserhahn zu dem Wasserhuhn. Von Robert Gernhardt. In Radio DDR 2 im Hörfunk. da gab es auch mal eine recht problematische Sendung über die Widersprüche und Probleme in der DDR. Und da hat, das habe ich aufgenommen, da hat der Ansager gesagt, da gibt es noch ganz andere Sachen. Meine Freundin, die arbeitet zum Beispiel im Narva Glühlampenwerk am Band. Also für deren Probleme weiß ich keine Lösung. Und dann kam dieses Problemlied, wenn man das so nennen soll. Gibt ein Mädchen mit Sonne im Gesicht, steht am Fließband. Die lange, lange Schicht steht die am Fließband und macht in einem Griff, bis ihn beendet, der die Räne pfiff. Hat zwei Hände, die wissen, was sie sollen, manchmal müde und manchmal angeschwollen. An die 8 Stunden hat man sie passiert, weiß man kaum, wie man noch seine Gaben führt. Doch mit dem Kopf kann die machen, was sie will, denn der Kopf bleibt immer frei dabei. Der baut Geschichten und Schlösser in der Still und die zeigt sie mir am Abend, wenn sie will, und hat dann auch die Hände wieder frei. Also man sieht auch, in der DDR hat man sich damit befasst. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass einer der Gründe, warum der Sozialismus so sank- und klanglos zusammengebrochen ist, der Grund ist, dass so viel vom Kapitalismus übernommen wurde. Wie sollte denn ein Arbeiter oder eine Arbeiterin am Fließband stehend im Akkord bezahlt sozialistisches Bewusstsein entwickeln? Das, Fritz, ist manchmal ein Witz. Bietet den jungen Menschen Flüge an. Haben wir nicht schon genug prima Klima zu irgendwelchen Pappnasenkonzerten? Nee, ich verstehe das nicht. Kutti, alles Gute für dich wegen deiner Zähne. Tschüss. Wenn man im Prekariat als Praktikant im Käthe-Kollwitz-Gymnasium den Hausmeister mimen muss, wo man nicht weiß, wo der Gashauptmann hängt, aber man schafft's ja, dieses Universum. Und den Schlüssel fand, zu spät den Schlüssel gefunden. Die Zeit ist rum. Wir sollen einen David beschimpfen, habe ich gehört, ne? Gerade eben. Ja, David, du bist schon ein ziemlich blöder Arsch. Hallo Kuttner, hier ist Tom. Ich muss dir sagen, du bist viel zu negativ. Dich kann eigentlich gar keiner schlagen, weil du bist so grundnegativ, dass da gar keiner eine Chance hat. Und was heißt Schmerzen? Ich meine, ich gehe auch zum Zahnarzt, aber danach wird's besser. Also ich meine, du hast es schon lange genug aufgeschoben. Das ist eigentlich deine Schuld, das ist deine Strafe, die musst du tragen. Pappalapapp! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Gute Besserung. Heute habe ich mit jemandem von Ihnen über Sie geschwärmt oder von Ihnen geschwärmt und ihm die Zeit der heutigen Sendung gesagt. Und er hat Sie und Ihre Tochter schon persönlich gesehen. Und dann habe ich ihn auf meine Lieblinge Tommy Walsh und Mickey Balzer hingewiesen, was ja immer verfälscht wird bei meinen Anrufen. Und das wird er sich dann auch anhören. Und was ist das? Es hängt an der Wand und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Und man kann sich die Hände abtrocknen. Bloß nicht nochmal das Mauerlied, wenn sie keinen Grund mehr haben. Und wann fangen die jungen Enten an, im Wasser zu schwimmen? Das hängt mir schon zum Hals raus. Liebig an Salat. Essig an die Suppe. Im Nebenzimmer hört man eine bärtige Männerstimme die Treppe raufkommen. Lirum, Larum, Löffelstiel, alte Weiber essen viel. Junge müssen fasten, Brot liegt in dem Kasten. Messer liegt daneben, hei welch ein lustig Leben. Der Stotterer ist Holger Klein. Mein Liebling ist Tommy Walsh. Wiederhören. Wiederhören. Damit ist die Sendung zu Ende. Ich sage tschüss, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Tschüss.